Melons! Ahoi, hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Merlin. Mein Name ist Joe. Und ihr hört gerade Uncover Taste Side Dish. Der Basmati-Reis zu einem köstlichen, gedünsteten Fisch. Die nächste Zwischenfolge steht an. Wir haben sie ja schon so ein bisschen vorgeteasert in unserer letzten Folge. Und jetzt ist es soweit. Es gibt was zu besprechen, und zwar hauptsächlich eigentlich zu den Pre-TGS. Ja, nicht wirklich Pressekonferenz, aber den Pre-TGS-Ankündigungen von Sony und von Nintendo. Damit werden wir uns mal beschäftigen. Das ist definitiv kein komplettes Hauptthema, trotzdem wichtig auf jeden Fall. Und da die TGS eh noch ein bisschen weg ist und wir auch deswegen nicht allgemein einfach über die reden können, machen wir da heute mal eine Side-Tisch-Folge draus. Trotzdem spannend auf jeden Fall, glaube ich. Dürfte ein bisschen kürzer werden, News gibt's nicht so wahnsinnig viel. Und ja, dann sollten wir das eigentlich relativ schnell und knackig mal durchziehen können heute. Trotzdem natürlich wie immer die Frage, Joe, wie geht's dir gerade so? Weil ja, wir müssen, glaube ich, auch nochmal kurz vielleicht darauf eingehen, was wir in der nächsten Folge machen. Heute, der Tag war ja auch schon wieder sehr intensiv in der Hinsicht. Es gibt ein sehr großes Thema, das ein bisschen gerade so die Videospielwelt nicht beherrscht unbedingt, aber zumindest doch sehr präsent ist. Kannst du ja vielleicht mal kurz schildern, was dir da so heute mit passiert ist und warum wir wahrscheinlich das nächste Mal dann im Hauptthema drüber reden werden? Ja, ich glaube, viele Leute in der Gaming-Welt sind sich einig, dass wir so mit die schwärzeste Woche seit langem in der Gaming-Woche erlebt, in der Gaming-Welt erlebt haben, und ich stimme dem da völlig zu. Ich glaube, wenn ihr gerade unterm Stein gelebt habt und einigermaßen in Foren oder auf irgendwelchen Webseiten oder auf Twitter oder sonst wo mitbekommen habt, gab es ziemlich viele Kontroversen um, ich weiß auch nicht, es ist einfach ein Clusterfuck aus Sexismus, journalistischer Integrität, wirren Anschuldigungen. Also ich möchte das Ganze jetzt ausführen, weil das Ganze, ihr merkt schon, das ist auf jeden Fall ein Riesending. Es ist auch super schwierig, das irgendwie jetzt aufs Kurs zusammenzufassen, aber es ist einfach ein riesiger Clusterfuck, der da gerade passiert. Und ich saß heute in der Bib und musste mir ein paar, oder was weiß ich, ich habe mir ein paar neue Artikel durchgelesen, bin da halber ausgerastet, weil, also, dazu irgendwann später mehr, aber es ist auf jeden Fall ein Thema, was mich dann doch irgendwie sehr beschäftigt hat und mittlerweile auch, mich einfach nur noch sehr aufregt, und dementsprechend muss mal darüber gesprochen werden. Definitiv. Ich denke, das ist auf jeden Fall super wichtig und super spannend auch. Grundlegend bin ich da schon ein bisschen länger raus, sogar tatsächlich aus der Diskussion als Joe, aber ich denke, Näheres werden wir dann einfach in der Folge erklären. Wir haben auf jeden Fall was dazu zu sagen, vielleicht nicht unbedingt nur zum Thema an sich, sondern vor allem auch einfach was zur Diskussion und wie die geführt wird. Das wird definitiv nächste Woche dann, beziehungsweise in zwei Wochen, je nachdem wann die Folge rauskommt, wissen wir noch nicht so genau, auf jeden Fall in der nächsten Folge das Hauptthema sein, das können wir jetzt schon mal ankündigen. Und das bedeutet auch, dadurch, dass wir das jetzt schon wissen und da das auch so ein Thema ist, das uns ja wirklich tatsächlich alle komplett angeht und nicht mal wieder nur sowas ist, wo Joe und ich gerade Bock drauf haben, das zu diskutieren. Das ist natürlich super spannend, wenn ihr uns mitteilt, was ihr so dazu zu sagen habt. Der eine oder andere wird sich da bestimmt schon seine Meinung zu gebildet haben. Vielleicht seid ihr tatsächlich einfach auch Teil der Diskussion schon gewesen. Vielleicht steht ihr da eher wie wir so ein bisschen außen vor und schüttelt den Kopf. Beides ist auf jeden Fall spannend. Das heißt, also, wenn ihr euch dazu äußern wollt, dann tut es auf jeden Fall. Wenn das alles vor der nächsten Folge hier irgendwie so eintrudelt, dann wird auch vielleicht der eine oder andere Kommentar mit einbezogen werden bei uns in die Diskussion. Schauen wir einfach mal. Wir sind definitiv auch gespannt, was ihr dazu sagt. Und ja, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt dann aber gleich mal über ins... Vielleicht auch noch, um etwas, dann die Einführung mit einer etwas Positiven zu beenden. Ihr werdet die Folge wahrscheinlich später hören, aber heute feiert Uncover Taste den zweiten Geburtstag. Oh ja, du hast völlig recht, natürlich. Das hätte ich ja fast vergessen tatsächlich sogar noch. Also wir wirklich, haben heute... Merlin. Ja, ich weiß, lieber ein Ehepaar, das wurde einer Ehepartner des Hochzeitsdatums. Ja, das bin ich. Ausgezeichnet. ich habe es, glaube ich, hauptsächlich vergessen, weil wir das gestern Abend schon so quasi uns gegenseitig gratuliert haben dazu, weil wir nach 12 noch wach waren und am gemeinsamen WG-Tisch saßen und du dann sagtest, ach hier, übrigens, es ist jetzt nach 12, heute ist das Jubiläum. Deswegen hätte ich schon wieder fast vergessen, dass es das wirklich auch heute noch ist, weil für mich ist immer heute erst, wenn man geschlafen hat und so. Aber ja, natürlich, heute ist zweijähriges Jubiläum. Wir haben heute Dienstag den 2. Ich denke, ihr werdet die Folge dann am Mittwoch den 3. kriegen, aber heute am Dienstag den 2., wo wir aufnehmen, ist tatsächlich 2 Jahre am Come and Taste. Nicht ganz offiziell, weil wir haben ja noch eine nicht veröffentlichte erste Folge, die noch irgendwo schlummert, die ja natürlich vor dem eigenen Termin aufgenommen ist. Aber der 2. September 2012 war der Veröffentlichungstermin unserer ersten offiziellen Folge auf jeden Fall. Ja, Glückwunsch und gute Arbeit bisher. Ich bin persönlich sehr zufrieden mit unserer Leistung bis zu diesem Punkt und kann ich nur hoffe, sagen, ihr seid weiter auch so. Ja, richtig. Hoffentlich seid ihr es auch. Ja. So ein bisschen Selbstbeweihräucherung, das passt schon einfach. Wir hören uns einfach selbst dabei zu, wie wir die ganze Zeit miteinander reden. Geil. Ja, keine Ahnung, sonst gibt es ja, glaube ich, nicht viel zu sagen. Wir machen jetzt kein riesiges Jubiläumsding, vielleicht nochmal zur 50. Folge, die ja auch demnächst dann schon ist, weil wir haben jetzt schon bei 46,5. Diese ganzen Jubiläen. Richtig, diese ganzen Jubiläen. Da müssen wir mal schauen, überlegen wir uns vielleicht noch irgendwas Nettes zu, vielleicht auch in der nächsten Folge, wenn wir eine richtige Folge machen, beziehungsweise ist ja jetzt schon das Hauptthema vergeben, also wahrscheinlich eher nicht, vielleicht dann wirklich erst zur 50. Da schauen wir einmal nochmal. Aber hast recht natürlich, ist natürlich trotzdem ein schöner Anlass auf jeden Fall. Und dann feiern wir unser Jubiläum quasi mit der zweiten Zeitisch-Folge, ist ja auch nicht schlecht. Ja, dann würde ich sagen, nach der Einführung steigen wir direkt ein. Wie schon gesagt, wollen wir über Nintendo und über Sony reden. Nintendo hatte seinen Direct vor kurzem und Sony hatte jetzt gestern, genau am Montag, Montagmorgen, 8 Uhr deutscher Zeit, hatten die ihre Pre-TGS-Pressekonferenz. Die TGS ist ja noch ein ganz Stück hin, fast 2 Wochen. Die machen sie aber immer vorher und da das ja im Normalfall auch die wichtigsten Neuigkeiten sind auf der TGS an sich, dann selbst nicht mehr so wahnsinnig viel passiert, zumindest normalerweise nicht, das warten wir natürlich erstmal ab, aber so ist die Regel. Kann man da jetzt schon mal ganz gut drüber reden? Und so wahnsinnig viel gab es letztendlich eigentlich eh nicht. Trotzdem mal ein paar spannende Themen. Und ich würde sagen, wir steigen eigentlich mit Nintendo ein und dem Direct. Vor allem, weil eben bei Nintendo eigentlich so das Spannendste fast angekündigt wurde. Und auch das Kontroverseste, wie wir jetzt gleich noch besprechen werden. Ein neues Modell des 3DS, das ganz geschickt marketingmäßig benannt wurde auch. Ja. Nämlich neuer 3DS. Also beziehungsweise im japanischen Original selbst heißt der New 3DS. Also wird es bei uns wahrscheinlich auch so heißen, ja. Und New 3DS LL, LL, was in Japan die Version für XL ist. Ja. Für die, die es nicht wissen. Ich weiß nicht, wie sie es bei uns benennen wollen. Also ich kurz, ja, bevor wir überhaupt irgendwas dazu sagen, muss ich schon wieder auf diesen Namen eingehen. Ja, das ist das Erste, was auffällt. Also als ich das gesehen habe live, habe ich mir schon gedacht, so okay, das New ist einfach nur ein Adjektiv, so neu. Aber wie heißt er denn jetzt? Bis mir dann ein paar Leute im Forum dann geflüstert haben, ja, nee, das ist schon der Name, der heißt wirklich so. Ich habe mir gedacht, immer wenn ich denke, ihr könnt euch keinen beschisseren Namen einfallen lassen, kommt ihr dann doch noch mit einem Namen, wo ich denke, wie soll denn das funktionieren? Also auch im Deutschen werden sie es bei, hoffentlich, würde ich sagen, bei New belassen, weil wenn, ja, da haben wir ja nicht schon drüber geredet, wenn sie es wirklich übersetzen, dann müsste man das ja auch immer noch, schöne Sprache, deutsche Sprache, schöne Sprache noch angleichen. Man muss immer noch deklinieren, ja. Man muss immer, ja. Es geht ja um den neuen 3DS. Oder neuer 3DS. Ja, ja. Wessen neuer 3DS ist das? Das ist abstrus, aber ich glaube, dadurch, dass sie im Japanischen auch wirklich New 3DS gesagt haben, gehe ich davon aus, dass sie es tatsächlich auch überall so lassen wollen, dass New 3DS. Ich meine, selbst dann ist noch ein scheiß Name, wenn ich in den Laden gehe. Ich hätte gerne einen neuen New 3DS. Ja, richtig, ein New 3DS klingt auch schon wieder doof im Deutsch, weil du ja normalerweise nicht 3DS sagst, sondern 3DS. Macht ja auch mehr Sinn, aber dann sagst du New 3DS, also ist egal. Der Name ist dumm. Also, alles hätte mehr Sinn gemacht, selbst dann hätten sie einfach 3DSi genannt, in Anspielung, ja, auf den DSi. Zum Beispiel, was ja letztendlich dasselbe war, das wäre ja so ein ganz geschickt gewählter Name gewesen, weil letztendlich ist es ja genau dasselbe, was der DSi für den DS da. Weil das Problem ist jetzt haben wir, vor allem im Westen, haben wir jetzt halt den 3DS, den 3DS XL, den 2DS, wo schon sich schon viel gedacht haben, warum. Und jetzt haben wir bald noch den New 3DS und den New 3DS XL. Richtig, und davor haben wir auch noch zusätzlich den DS und den DSi. Ja, und den DS Lite. Und den DS Lite, ja. Und den DS XL, den gab es auch noch. Also immerhin, da kann man das einigermaßen zuordnen, weil das alles nur DS heißt, aber DS, 2DS, 3DS und New 3DS ist alles schon ziemlich abstrus, ja. ja gut, jetzt haben wir es schon über den Namen aufgeregt, zu Recht auch definitiv. Was ist jetzt letztendlich denn eigentlich neu am neuen 3DS, am New 3DS? Recht viel sogar, muss ich sagen, für so eine Revision. Ich meine, wir haben ja gerade schon gemerkt, dass Nintendo schon öfter Revisionen ihre Handhelds gemacht haben, aber diesmal ist, glaube ich, dann doch relativ viel verändert worden. Also zum einen vielleicht die wichtigste Änderung, der 3DS kriegt einen rechten Analogstick, also rechten Analogstick, wenn man ihn so nennen kann. Analognöppel. Wir haben ihn natürlich noch selbst noch nicht in der Hand gehabt, aber so wie das aussieht, sieht das wirklich so aus wie so ein Analognöppel, so ein richtig kleiner. Erinnert so ein bisschen an den gelben Analogknüppel vom GameCube-Controller. An den sie auch angelehnt ist. Also sie haben auch während der Präsentation ja nochmal den GameCube-Controller gezeigt. Der ist auf jeden Fall neu. Er sitzt meiner Meinung nach sehr komisch. Er sitzt nämlich links über den Face-Buttons und ich bin von der Ergonomie des 3DS eh nicht so ganz überzeugt und da habe ich auch gedacht, ich weiß nicht, das wirkt irgendwie nicht, als wäre das die beste Position. Ja. Es hat zwei Schulterbuttons. Zwar nicht traditionell wie also hintereinander, sondern halt nebeneinander im Sinn. Also für den einen müsste man den Zeigefinger einfach ein bisschen weiter nach hinten strecken. Ihr könnt euch einfach Bilder anschauen, ist wahrscheinlich einfacher, als wenn ich das jetzt beschreibe. Wir verlinken das auch einfach, klar. Genau. Es hat einen neuen Prozessor, der einen neuen CPU, die ein bisschen stärker sein soll. Es soll auch mehr RAM haben, angeblich doppelt so viel RAM. Der 3, der Original 3DS hatte nur 128 MB, von daher war das auf jeden Fall überfällig in dem Sinne. Definitiv. Die Akkulaufzeit wurde ein bisschen erhöht, um, ich glaube, eine halbe Stunde oder so, wenn ich es richtig verstanden habe. Ja, also im Schnitt halbe Stunde. Manchmal ist es, glaube ich, noch eine Stunde bei dem normalen. Kommt natürlich immer drauf an, ob man auch 3D, den 3D-Effekt benutzt, und da gibt es nämlich auch was Neues, nämlich bisher war es ja so, dass man das 3D wirklich nur aus einem Blickwinkel wirklich gut sozusagen sehen konnte, und der neue 3DS soll eben auch Eye-Tracking verfügen, so dass es auch möglich sein wird, sozusagen von der Seite reinzugucken und trotzdem den 3D-Effekt wahrzunehmen. Was auch Sinn macht, muss man jetzt mal kurz zwischendurch sagen. Also das war natürlich auch vorher das große Problem, dass es halt gerade für ein mobiles Gerät sehr, sehr, sehr doof ist, wenn natürlich dann der 3D-Effekt schon verblurrt, einfach nur, dass du nicht mehr richtig erkennen kannst, wenn du ihn leicht zur Seite kippst. Das ist natürlich auch, ja. Es unterstützt, so wie ich das jetzt auch heraus, oder wie ich es mitbekommen habe, auch Amiibo, also diese Figuren, die sie ja auf der E3 angekündigt haben, die ja mit dem Wii U Gamepad kompatibel sind. Es unterstützt keine normalen SD-Karten mehr, sondern nur noch Micro-SD. Und der Stift ist wieder hinten, was ich unmöglich bescheuert finde, weil... Übrigens ist der Stift gar nicht hinten. Nicht? Nee, so wie ich es gesehen habe, ist der Stift vorne zum Rausziehen. Ach, der ist vorne zum Rausziehen. Weil nämlich hinten ist nämlich nichts, hinten ist nämlich nur, also ich habe es nämlich da, als ich die Präsentation gesehen habe, wir hatten ja vorher drüber geredet, ist hinten nämlich einfach nur, glaube ich, der USB-Anschluss plus der Anschluss fürs Aufladegerät, und vorne ist, soweit ich es jetzt erkennen konnte, der Stift. Ah, okay, weil ich habe nämlich nur das Bild gesehen, dass es auf jeden Fall wieder nicht mehr sozusagen parallel zur horizontalen ist, sondern parallel zur vertikalen. Ich bin davon ausgegangen, dass es einfach das gleiche wie beim normalen, also beim alten 3DS. Ja. Wo man es nämlich hinten rausziehen musste, was ich ziemlich nervig fand, weil man hat beim 3DS-Spielen den Stift nicht immer draußen, sondern man zieht ihn ja immer erst dann raus, wenn man ihn braucht. Und normalerweise war das dann immer so ein Hickhack, das dann erstmal die Hand übergreifen zu müssen. Und deswegen fand ich das auf der Seite eigentlich schon sehr viel besser, was ja auch beim alten, also beim Nintendo DS so der Fall war. Ja. Deswegen, aber falls jetzt vorne ist, ist jetzt auch immer noch nicht optimal, weil ich immer noch sagen würde, auf der Seite ist halt so, meine Hand ist eh an der Stelle. Ich muss nur den Mittelfinger kurz sozusagen bewegen, um das Ding rauszuziehen, und muss die Hand nicht bewegen. Ich weiß übrigens genau, dass er vorne ist sogar. Weil wir werden ja noch gleich drauf kommen, was ja noch so eine neue Neuerung ist. Es ist ja quasi so Faceplates auch gibt, dass man eben die Cover auswechseln kann. Und ich glaube, das wäre das große Problem gewesen, wenn du es an der Seite angebracht hättest, dann hätte das mit dem Cover nicht funktioniert. Beziehungsweise hättest du einfach ein Loch im Cover haben können. Ne? Ah, tut mir leid, hätte doch einfach funktioniert. Hätte du es einfach nur nicht machen wollen. Ja, aber machen wir doch gleich kurz noch die Cover, die, glaube ich, ehrlich gesagt, für den westlichen Markt völlig irrelevant sind, aber in Japan, glaube ich, durchaus großen Kaufrausch auslösen werden. Mehr als durchaus. Ich meine, ich war in Japan und man denkt ja, ich meine, Akihabara ist immer noch so dieses Mecker für alles, was irgendwie mit Videospielen und Anime und so zu tun hat. Aber ich sage jetzt mal, die Menge an Smartphone-Schalen, vor allem fürs iPhone, die es da gibt. Uiuiui. Ja. Allerdings. Japaner mögen es schon, ihre Sachen auch zu customisieren, und ich kann das mal nachvollziehen, ist auch cool, vor allem weil die Faceplates, die sie gezeigt haben, auch alle eigentlich schon recht ganz cool aussehen, viel Varianz drin ist, und ich mir auch vorstellen könnte, dass halt Leute sich eben vielleicht dann auch, oder bestimmte Bastler sich dann eben auch selbst welche basteln, vielleicht ein bisschen schwerer, auch nicht vielleicht für jedermann, aber wir wissen ja, dass ein paar Japaner mal wieder ein bisschen verrückt sind, von daher... Ja, allerdings. Also ich glaube auch, das wird in Japan auf jeden Fall ein großes Ding sein. Wenn der sich überhaupt richtig gut verkauft, dann ist das auf jeden Fall, glaube ich, so eins der sehr beliebten Features. Zumal sie auch jetzt schon am Anfang in dem Trailer einen Haufen verschiedener Motive jetzt schon gezeigt haben, wo das einfach nur grundlegende Farbunterschiede sind, Patterns einfach, also keine Ahnung, irgendwie, dass du so eine Art Schachbrettmuster oder sowas drauf hast. Da gibt's aber natürlich spezifische Themes mit Zelda, mit Mario, mit Smash Brothers, mit allem Möglichen. Das Ganze gilt allerdings nur für den New 3DS, oh Gott, dieser Name macht mich wahnsinnig, also nur für die normale New 3DS-Version und nicht für den XL. Da scheint es so zu sein, dass da die Hülle tatsächlich ganz normal durchgehend ist, und da wird es dann einfach nur Sondereditionen geben, die man eben kaufen kann mit dem Spiel schon zusammen, wie man das klassisch auch von Konsolen kennt, da wo es dann eben ein spezielles Faceplate hat, die dann aber auch nicht ausgewechselt werden kann. Auf der normalen Version, aber auf der kleineren ist das ja ohne weiteres möglich. Ja. Und zum Preis vielleicht noch, die werden 16.000, also der normale New 3DS, ey, das ist unmöglich, wird 16.000 Yen kosten und der New 3DS LL 18.800 Yen, das sind ungefähr, ich habe jetzt nur die Dollarzahlen, ungefähr $155 bzw. $180, und es ist ungefähr der gleiche Preis, wie du den, die du auch momentan für den normalen Nintendo 3DS LL in Japan. Was ich ehrlich gesagt auch okay finde. Also ich finde, ja, die Preise sind echt in Ordnung. Gerade mit guten, ich meine, klar, muss man halt sehen, wie es in Europa letztendlich veröffentlicht wird quasi. Aber ich finde, das ist tatsächlich ein guter Preis. Ich hätte fast gedacht, dass sie ihn teurer machen, weil es eben so eine Revision ist und er ja auch theoretisch ein bisschen stärker ist und ein bisschen mehr kann. Ja, aber das können sie, glaube ich, nicht machen. Nee, natürlich nicht. Das wäre ein Riesenproblem gewesen. Also, wenn sie das gemacht hätten, ich hätte fast ein bisschen erwartet, dass sie das gegebenenfalls machen. Bin aber auch der Meinung, dass es definitiv die wesentlich schlauere und auch fast die einzige Lösung war, dass es eben auf demselben Preis rauskommt, wie jetzt der normale 3DS auf dem Markt ist. Einfach, weil das, glaube ich, sonst echt schwierig geworden wäre. Genau, und der soll am 11. Oktober in Japan erscheinen. Nintendo hat auch schon sich zu einem westlichen Release geäußert und da hat man zwar noch keinen genauen Termin genannt, aber es wird auf jeden Fall nicht mehr dieses Jahr sein, also auf jeden Fall erst 2015. Gab auch jetzt Gerüchte, er sei nicht region-locked. Das ist jetzt tatsächlich nochmal richtig spannend. Diese Gerüchte es gab auf jeden Fall keine Bestätigung und es gibt jetzt auch keine, also ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, oder wir wissen auch alle gar nicht, woher dieses Gerücht eigentlich kommt, dass es das sein könnte, außer dass es überhaupt nicht erwähnt wurde. Und was mich nicht wundert, weil warum sollte man bei einer japanischen Pressekonferenz erwähnen, dass ob der Region Free ist oder nicht, weil Japaner interessieren sich eh nicht dafür, ob der Region Free ist oder nicht. Ja. Deswegen, es gibt noch keine Bestätigung dafür. Ich wäre dann noch skeptisch. Ich glaube es eigentlich nicht. Ich weiß auch nicht. Ich kann es mir ehrlich gesagt bei dem Track Record von Nintendo auch nicht wirklich vorstellen. Wäre aber super. Also ich glaube tatsächlich, dass es sogar definitiv sehr, sehr positive Resonanz haben könnte. Nicht nur könnte, ich meine, niemanden stört. Haben wird wahrscheinlich, ja. Ich meine, das Ding ist, wen stört Region Free? Nee, also, ich meine, es geht ja gar nicht unbedingt um Stören, sondern wie viele Leute stört Region Locked? Und das war ja bislang. Es gibt auf jeden Fall mehr Leute, die Region Locked stört, als Natürlich, deswegen meine ich, also es, glaube ich, wäre insgesamt sehr positiv, gerade weil es eben genug Nintendo-Fans, glaube ich, gibt, die sich über Region Lock schon öfter aufgeregt haben. Deswegen wäre es definitiv, glaube ich, der richtige Schritt, das jetzt da zu machen, wenn man die Möglichkeit hat. Ansonsten, was sagen wir allgemein dazu? Ist natürlich ein bisschen schwer jetzt einzuschätzen, wie das wirklich ankommt, das ganze Ding. Ich persönlich muss sagen, ich finde, für eine Revision macht es mir noch ein bisschen zu wenig. Ich sehe schon, was jetzt irgendwie der Mehrwert daran ist. Ich sehe auch, dass sie quasi jetzt den stärkeren CPUs, den sie eingebaut haben, höchstwahrscheinlich, wie das jetzt ja gerüchtemäßig auch wieder heißt, hauptsächlich dafür verwenden werden, um eben das 3D besser zu machen. So dass an sich gar nicht wahnsinnig viel stärker ist. Man hat jetzt schon ein paar Trailer gesehen. Wir werden definitiv gleich, glaube ich, auch noch auf den vielleicht sollten wir das auch jetzt schon mal machen, bevor wir jetzt sozusagen auf die große Diskussion eingehen, nämlich also nochmal kurz Xenoblade. Genau, also der neue 3DS hat, wie gesagt, eine stärkere CPU und sie haben einen Port von Xenoblade von der Wii für den neuen 3DS angekündigt und der Haken daran ist, es wird nur auf dem New 3DS laufen, weil das Spiel eben diese mehr CPU-Power eben braucht, um auf dem 3DS laufen zu können. Ja. Das hat jetzt erstmal für ein bisschen Kontroverse gesorgt, eben weil viele Leute oder viele 3DS-Besitzer sich jetzt eben, einfach das ein bisschen unfair finden. Sie haben eigentlich einen 3DS, aber können ein Spiel, was ja an sich zwar schon für eine neue Konsole, aber an sich ja auch noch immer noch ein 3DS, was ja immer noch ein 3DS ist, nicht spielen. Und jetzt gibt's natürlich dann die Verteidigung, Nintendo ist nicht das erste Mal, dass Nintendo sowas gemacht hat. Der Game Boy Color ist in dem Sinne auch nur eine Revision des Game Boys gewesen und des Game Boy Pockets. Es gab aber dann auch im Verlauf dann der Jahre eben Spiele, die nur auf dem Color liefen und nicht mehr auf den alten Game Boys. Es gab einen DSi, der, anders als die anderen DS, Zugang zum eShop hatte und es gab dann zum einen DSiWare, was exklusiv war, und es gab auch ein paar Spiele, ich glaube 5 an der Zahl, die aber alle recht unbekannt und nicht wichtig und nicht relevant sind, die exklusiv nur auf dem DSi laufen. Beim New 3DS ist aber natürlich trotzdem, ich bin halt immer noch der Meinung, das war damals schon nicht ganz cool. Beim Game Boy Color könnte man noch zumindest sagen, okay, der Game Boy Color kam 10 Jahre nach dem Original Game Boy. Selbst wenn das nur in dem Sinne eine Revision war, waren es auf jeden Fall, sagen wir mal, 10 Jahre, wo man das Gefühl hatte, okay, jetzt kann man auch mal eine Konsole wechseln. Der 3DS ist 3 Jahre alt oder 3,5 Jahre alt. Und jetzt schon das Gefühl zu haben, dass man eben ein Spiel, was ja an sich noch auf der eigenen oder auf der dieser Plattform laufen sollte, eben nicht läuft auf der Konsole, die man hat, hinterlässt auf jeden Fall bei mir einen sehr bitteren Nachgeschmack. Ist auch nicht damit zu verteidigen, dass Nintendo es schon mal gemacht hat, weil wenn früher Sachen scheiße waren, dann wären sie nicht natürlich gut, dass sie halt wiederholt werden. Schon. Ich meine, damit gehen wir jetzt ja schon so ein bisschen auf Fazit quasi ein. Ich meine, wichtig ist ja vor allem einfach wirklich, dass jetzt mit Xenoblade halt einfach vor allem eine andere Situation eintritt, weil Xenoblade einfach ein größeres Ding ist als die meisten anderen exklusiven Titel, die da vor allem, weil sie auch schon gesagt haben, es sind Spieleentwicklungen, die die exklusiven Inhalte oder die CPU noch extra nutzen. Ist halt die Frage, nutzen sie sie in dem Sinne, dass sie einfach ein bisschen besser laufen oder dass sie gar nicht mehr auf dem alten laufen. Das ist halt der springende Unterschied. Ich hätte nichts mal dagegen, wenn sie halt sagen, naja, auf dem neuen läuft's halt alles ein bisschen schneller und besser. Vielleicht ein bisschen höhere Frame, weil die Auflösung ist ja genau die gleiche geblieben. Könnte ich das irgendwie noch nachvollziehen, aber wenn halt wirklich dann sozusagen die Besitzer des 3DS und des 3DS XL komplett ausgeschlossen werden, finde ich das schon, ja, nicht so geil. Ja, allerdings muss man auch sagen. Ich glaube, das große Problem daran ist tatsächlich einfach, dass die Zeitspanne eben zwischen dem normalen 3DS und dem New 3DS jetzt eben nicht besonders groß ist. Das heißt also, jetzt eine Revision schon zu verkaufen, ist halt so ein bisschen dasselbe Problem, dass man damals, falls sich da noch der ein oder andere noch dran erinnert, hatte, als Valve 7 oder 8 Monate nachdem Left 4 Dead das erste rausgekommen ist, schon den zweiten Teil angekündigt hat. Da haben auch alle gesagt, naja, was soll denn das jetzt? Wir haben uns ja jetzt alle quasi nicht das Spiel gekauft, wir haben uns damit beschäftigt und jetzt bringt ihr einfach den nächsten Teil raus. Ganz so krass natürlich in dem Fall nicht, weil es eben, wie so gesagt, eine Revision ist ein Übergangsgerät, aber trotzdem kann ich das schon auch nachvollziehen, dass Leute sich da garantiert drüber aufregen werden, wenn es tatsächlich so sein sollte, dass diese Titel wirklich exklusiv erscheinen und auch nicht mehr auf dem normalen 3DS lauffähig sind, dann würde es ja bedeuten, dass man tatsächlich einfach Teil der Library verpasst. Zumal ich auch ja sagen muss, dass jetzt alle technischen Revisionen, die stattgefunden haben, eigentlich keine sind, wo man sagen könnte oder müsste, die rechtfertigen, beziehungsweise machen quasi sogar diese Exklusivitäten nötig. Also alles, was so nebenher passiert ist mit dem 3D, mit dem 3D-Effekt zum Beispiel, mit den zusätzlichen Schultertasten, mit dem zweiten Analogstick, sind alles Dinge, die jetzt nicht irgendwie von Exklusivität sprechen, finde ich. Und der etwas stärkere CPU, würde ich auch tatsächlich argumentieren anstelle eines normalen 3DS-Besitzers. Ich krieg halt nur ein minimales Upgrade, aber dafür, quasi, wenn ich mir das nicht leisten möchte, weil es eigentlich unsinnig ist, verpasse ich dann Spiele, die auch garantiert auf meinem 3DS laufen könnten. Ich hoffe halt einfach mal, dass diese ganze Diskussion quasi relativ unnötig wird, indem sie wirklich einfach Spiele rausbringt, die dann einfach auf beiden Plattformen auch laufen. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass es eben nicht so ist. Und dann kann ich schon verstehen, wenn der Unmut da groß wäre. Also ich denke, dass, also vielleicht erstmal zum einen, warum macht Nintendo das? Das ist vielleicht wichtig, mal darauf zu kommen. Wenn wir jetzt ins Fazit einfach eingehen. Genau, der Nintendo 3DS läuft schon noch gut in Japan. Also nachdem er ja am Anfang nicht so gut lief, dann kam die erste Preissenkung, dann kam der XL, dann hat der 3DS vor allem letztes Jahr dann richtig abgehoben, hat dann auch teilweise wirklich wieder Nintendo DS-Niveau erreicht, was die Verkaufszahlen angeht. Aber man merkt, jetzt bei 45 Millionen verkauften Einheiten weltweit, der 3DS-Markt scheint zumindest ein bisschen gesättigt zu sein. Selbst in Japan, er ist zwar immer noch durchgehend an Platz 1 der Hardware-Charts, aber nur mit ungefähr 35.000 im Schnitt verkauft pro Woche, was relativ wenig ist im Vergleich zu dem, was der DS in diesem Zeitalter oder in dieser Periode seiner Laufbahn sozusagen geleistet hat. Und selbst wenn noch große Spiele rauskommen, wie zum Beispiel letztens Yo-Kai Watch 2, was so das neue Pokémon in Japan ist und sich schon innerhalb von ein paar Wochen 2,2 Millionen Mal verkauft hat, hat das nicht wirklich dazu geführt, dass der 3DS oder die Hardware-Zahlen gestiegen sind. Das bedeutet, der 3DS-Markt scheint ein bisschen gesättigt zu sein, obwohl er noch nicht mal annähernd DS-Niveau erreicht hat. Und Nintendo möchte natürlich jetzt so früh nach 3,5 Jahren nicht schon den neuen Handheld vorstellen und möchte natürlich die 3DS-Laufzeit noch ein bisschen verlängern. Und das macht es natürlich, indem sie jetzt so eine Art Nintendo 3DS 2.5 irgendwie ankündigen. Was er ja eigentlich ist. Ich meine, du hast ja gerade gesagt, du fandest es für eine Revision nicht weit genug. Ich fand, das für eine Revision ist es schon extrem viel, was verändert wurde. Weil Revision von Handhelds, das kennen wir schon. Aber diesmal ist es wirklich schon einiges passiert. Und man hat schon das Gefühl, dass auch diese ganzen Sachen wie, dass es Amiibo unterstützt, der zweite Analogstick, die weiteren zwei Schultertasten, dass da vielleicht auch was im Gange ist, von wegen, wie man dann vielleicht auch für die Zukunft plant, weil es gibt ja Gerüchte, dass Nintendo plant, den nächsten Handheld sozusagen als Hybridgerät zusammen mit einer Homekonsole zu machen. Das heißt, in dem Sinne, dass nicht mehr der Wii U dann das Tablet hat, sondern sozusagen der Handheld dann der Controller für die Homekonsole ist. Ja. Das wäre so der erste Schritt dazu, weil der 3DS wäre in dieser Form mit dem zweiten Analogstick und den weiteren Schultertasten wäre eigentlich fähig für Remote Play, wie das die Vita zum Beispiel macht, wenn sie das irgendwie mit der Wii U noch verbinden wollen. Ja. Aber da sehe ich auf jeden Fall schon eine Strategie drin. Und absolut. Kurz zu den exklusiven Spielen. Klar, sie müssen den Leuten natürlich irgendwie den Incentive dafür geben, dass sie das Ding jetzt auch kaufen. Ich glaube nicht, dass die Third-Party-Entwickler sich die 45 Millionen bisher existierenden 3DS da, dass die irgendwie, keine Ahnung, nicht mit einbeziehen wollen, weil die wollen ihre immer noch Spiele verkaufen. Aber wenn einer dazu das natürlich in der Lage ist, dann ist natürlich Nintendo selbst. Und klar, es laufen ja schon einige so Titel so in den Gerüchten rum, wo sich schon bei manchen so die Haare sträuben, wenn beispielsweise Majora's Mask 3D, wenn das dann irgendwann doch mal kommen soll, wenn das auch exklusiv für den neuen 3DS sein sollte, dann ich glaube, dann explodiert's. Ja. Ja, natürlich, auf jeden Fall. Also ich nur mal ganz kurz zurück auf die Sache eben, dass es quasi mir für eine Revision vielleicht irgendwie nicht so weit geht. Du hast natürlich grundlegend recht, dass es für so eine Revision, gerade wenn man jetzt auch sowas anguckt wie die alten PSPs zum Beispiel, in 1000er und 2000er oder sowas, dass es natürlich da in der Hinsicht schon nochmal irgendwie ein bisschen was anderes und sie in der Hinsicht schon relativ weit geht, aber gleichzeitig habe ich das Gefühl, und das ist so ein bisschen das Problem, dass es sich eben Nintendo sich damit zwischen die Stühle setzt völlig. Ja. Es geht natürlich weiter als eine normale Revision. Es ist nicht so einfach, dass du sagen kannst, naja, das sieht jetzt halt ein bisschen besser aus, vielleicht nochmal ein bisschen größer geworden oder so ein Gedödel oder ein bisschen flacher zum Beispiel, ja damals auch mit dem DS und dem DS Lite, war es aber an sich dieselbe Konsole, es kommen dieselben Spiele, das heißt also, du kannst ganz normal mit deinem alten, der ein bisschen größer und klankiger ist, trotzdem noch nach wie vor spielen, sondern sie sind ja eben schon so weit gegangen zu sagen, naja, es gibt jetzt schon tatsächlich einen Unterschied, der groß genug ist, um zu sagen, es gibt gegebenenfalls auch gewisse Spiele, die dann nur auf dem laufen. Auch zum Beispiel der zweite Analogstick, der nicht mehr so hässlich angebaut werden muss und diverse Geschichten. Das heißt, sie sind dann schon weit genug aber gegangen, um zu sagen, es gibt eine klare Abgrenzung zwischen denen. Das ist nicht nur ein optisches, optisches und reines Komfort-Upgrade, sondern es ist tatsächlich schon Upgrade auch in Hardware-Hinsicht. Und da ist natürlich dann das Problem, dass du dann, wie gesagt, aber nicht weit genug gegangen bist, um eben wirklich zu rechtfertigen, dass du, wie gesagt, diese richtige Hardware-Upgrade hast, weißt du? Also ich würde sagen, ja, wenn du jetzt wirklich sagen, es ist schon ein richtiger Zwischenschritt wirklich, es ist wirklich ein 3.5 quasi und ist wirklich die Hälfte dazwischen, da hätte man vielleicht noch weitergehen müssen. Und wenn man sonst gesagt hätte, es ist nur eine Revision des eigentlichen 3DS und es bleibt dasselbe, dann hätte man vielleicht nicht ganz so weit gehen sollen und damit quasi andere Leute ausschließen, gegebenenfalls mit Spielen. Aber wie gesagt, ist ja eine Diskussion, die jetzt derzeit noch relativ schwierig zu machen ist, weil wir ja noch nicht genau wissen, wie das läuft mit den Spielen. Ich meine, letztendlich ist ja auch so, ich kann das nachvollziehen, weil wir sagen ja auch alle, wenn sie denn das wirklich als komplette neue Konsole ankündigt hätten, als 4DS zum Beispiel, dann können wir sagen, naja, dann macht es halt Sinn, dass diese Spiele halt nicht laufen, weil das hat halt so eine neue Konsole so an sich. Deswegen habe ich mich auch in der Diskussion erst ein bisschen aufgeregt, wenn Leute dann gesagt haben, beschwert euch auch, wenn die PS4 Spiele hat, die auf der PS3 nicht laufen. Das ist halt, der Vergleich hinkt halt vorne und hinten. Natürlich, weil so weit ist es halt eben nicht. Und ganz ehrlich, hätten sie das Ding rausgebracht und 4DS genannt oder wie auch immer, wäre es wirklich eine neue Konsole gewesen, hätten sie wahrscheinlich alle darüber aufgeregt und gesagt, naja, ganz ehrlich, das ist ja ein minimaler Schritt nur. Es ist einfach schwierig. Klar, so, wenn, dann hätten sie natürlich auch ein bisschen mehr machen müssen. Mir klar, Xenoblade ist vielleicht in dem Sinne, muss ich natürlich auch zur Verteidigung sagen, vielleicht ein bisschen schwieriger Titel, um das wirklich jetzt wirklich daran zu bemessen, wie viel Power der jetzt wirklich mehr hat, weil Xenoblade schon auf der Wii damals mit die Grenzen der Wii gesprengt hat, so ein bisschen. Ja. Das heißt, hätte wahrscheinlich Spiele gegeben, auch auf der Wii, die sie geportet hätten, die sie hätten porten können, die auch auf dem neuen 3DS vielleicht dann auch besser laufen, als das, was man von Xenoblade gesehen hat. Xenoblade ist in dem Sinne schon ein hard Test für die Konsole, glaube ich. Deswegen einfach mal abwarten, wie viel die neue CPU wirklich kann. Aber ich glaube, letztendlich geht es halt bei uns auch immer darum, ich meine, PCler werden das wahrscheinlich nicht verstehen, aber ich glaube, bei einer Konsole ist halt wirklich so, ein Upgrade von Specs mitten in der Generation ist halt eigentlich etwas, was nicht sein sollte. Das mag bei Handys und bei PCs und so weiter der Fall sein, das sind offene Systeme. Eine Konsole ist eine Investition, die auch in dem Sinne eine gewisse Langzeitsicherheit mit sich bringt, normalerweise, oder mitbringen sollte. Schon. Wenn ich eine PS4 kaufe, dann will ich mir damit sicher sein, dass ich die ganze Generation, wie lange sie auch laufen wird, damit sozusagen meine Ruhe habe. Ja. Ich hoffe, dass dadurch vor allem zumindest im Home-Konsolenmarkt auch kein Präzedenzfall geschaffen wird, um jährlich sozusagen Hardware-Updates zu wählen, weil dann kann ich auch gleich einen PC haben. Also dann macht die Konsole eigentlich keinen Sinn. Ja gut, ist natürlich ein bisschen überspitzt ausgedrückt, ja, aber klar, grundlegend hast du auf jeden Fall recht. Also grundlegend ist es definitiv derselbe Ansatz quasi, also ja, rein der Hinsicht nach quasi stimmt das schon, ja. Ja, es ist irgendwie ein schwieriges Konzept, ich bin jetzt echt mal gespannt, was da letztendlich draus wird. Ich glaube, in Japan wird das sogar ganz gut laufen können, in der restlichen Welt, keine Ahnung. Ich meine, es gibt immer noch genug Leute, die auch bei uns im Westen noch keinen 3DS besitzen und die werden sich wahrscheinlich dann schon den neuen kaufen. Beziehungsweise, ich könnte mir auch vorstellen, dass die Leute, die natürlich vom normalen 3DS kommen, also nicht vom XL, dass die vielleicht auch vielleicht jetzt die Gelegenheit sehen, zwischen XL zu upgraden. Zu kaufen. Also beziehungsweise den neuen XL zu kaufen, ja, den neuen 3DS oder halt Leute, die halt bis dato gewartet haben. Ich meine, die stört's natürlich nicht, weil die kommen jetzt natürlich frisch rein, gar keine Frage. Klar, und da der sowieso auch nicht teurer ist als die normale Version, macht's ja auch gar keinen Unterschied. Ist halt die Frage, ich meine, danach dürfte dann eigentlich die Verkäufe des normalen 3DS dürften ja eigentlich einbrechen. Ich glaube, die werden dann einfach dadurch ersetzt durch den, also. Ja, das glaube ich nämlich auch, weil würde ja keinen Sinn machen, wer würde sich das sonst irgendwie holen wollen, wenn es irgendwie nicht zumindest billiger wäre. Ja, noch irgendwas Interessantes, Relevantes, das wir bei Nintendo zu besprechen haben? Ich glaube, letztendlich haben wir jetzt ja schon zusammengefasst, was da so ein bisschen die Schwierigkeiten sind, die wir sehen. Ich meine, so ganz persönlich muss ich sagen, mir gefällt es nicht. Also einfach so, um zusammenzufassen, was meine Meinung dazu ist. Ich finde es nicht so wahnsinnig gut gelungen. Ich finde den, angefangen mit dem Namen natürlich, aber trotzdem kann man das ruhig nochmal wieder erwähnen. Ich finde den Namen ziemlich daneben. Ich finde das Konzept, wie gesagt, ein bisschen schwierig, weil ich das Gefühl habe, sie setzen sich doch so ein bisschen zwischen alle Stühle und machen nicht so einen richtigen Schritt in die nächste Generation, aber weit genug, um jetzt irgendwie dann doch quasi einen gewissen Clinch mit vielleicht den normalen 3DS-Besitzern zu haben. Der Analogstick gefällt mir auch nicht. Ich finde, er ist zu klein. Es wäre genug Platz da gewesen, um einfach einen zweiten normalen einzubauen. Wir haben es schon 10-mal gesagt, du brauchst auch nicht so dumm das ganze Ding anbauen, wie sie es dann bei diesem extra Attachment gemacht haben. Du hättest einfach dieselbe Größe und denselben Analogstick nochmal nach rechts rübersetzen können. Das wäre kein Problem gewesen, dass das Ding jetzt so winzig sein muss, wie es auf dem GameCube-Controller damals war mit dem C-Stick. Weiß ich nicht, warum das so sein soll. Der GameCube hatte das damals, weil man keine zwei Analogsticks brauchte unbedingt. Heutzutage ist es halt nun mal einfach anders. Die Schultertasten kann man, glaube ich, nicht anders machen. Gefallen mir aber auch nicht so wahnsinnig gut. Also ich bin wirklich tatsächlich sehr skeptisch. Ich finde, dieser Schritt mit dem 3D ist ein nötiger Schritt, weil ich glaube, davor war das 3D tatsächlich wirklich reines Gimmick. Wenn man jetzt zumindest wirklich mal... Ja, selbst dann, ich habe da gar nichts so gesagt. Ich bin immer noch der Meinung, damals, als sie den 2DS angekündigt haben, man mag davon halten, was will, aber dass er sagt, naja, dass er dann sozusagen zugegeben hat, 3D ist in dem Sinne, wurde relativ selten genutzt. Ganz einfach deswegen, weil es anstrengend ist auf Dauer und zweitens, weil die Akkulaufzeit relativ dadurch leidet und so viel hat das dann auch nicht ausgemacht. Ich glaube, ich habe mal in meinem 3DS noch fast nie 3D angehabt, weil warum auch? Also da jetzt so viel darauf zu, in Anführungszeichen, zu verschwenden, weiß ich nicht. Also die Prozessorleistung dann lieber in was anderes reinstecken, wäre dann vielleicht doch sinnvoll gewesen, meiner Meinung nach. Ich meine, es gibt ja bestimmt noch Leute, die genau diesen 3D-Effekt ja auch immer anhaben und mögen. Also mein Fall ist es nicht. Ja, deswegen, also das ist ja das Problem, das sage ich auch. Also ich meine, es ist schon sinnvoll, glaube ich, dass sie das jetzt zumindest nochmal wirklich alltagsfähig gemacht haben damit. Gleichzeitig dafür so viel CPU dann aufzuwenden und quasi neuen CPU einzubauen, wie wir das ja schon gesagt haben, ja, stimme ich dir zu. Weiß ich auch nicht, ob das der richtige Weg ist irgendwie. Ich bin insgesamt einfach skeptisch und ich finde nicht, dass es gerade der beste Schritt war, aber ich meine, das ist in letzter Zeit bei Nintendo öfters mal so. Falls sie es tatsächlich jetzt so machen würden, dass das ganze Ding mit Remote Play als zusätzlicher Controller dienen kann für die Wii U, dann finde ich das Ganze wieder ein bisschen interessanter und wenn es wirklich vielleicht beim nächsten Mal auch wirklich in die Richtung geht, dass man sagt, man hat dann irgendwie wirklich sowas in die Richtung, dass der nächste Handheld einfach wirklich auch dann zusätzlich rein als Controller wirklich dienen kann. Finde ich an sich keine schlechte Idee. Funktioniert ja mit der PS Vita und der PS4 auch ziemlich gut. Finde ich an sich, glaube ich, schon sehr, sehr sinnvoll. Gerade weil eben der derzeitige Controller der Wii U ja nichts anderes ist als ein leicht veränderter 3DS ungefähr. Naja. Von daher, ja, aber ne, du hast ein Handheld. Nicht 3DS ist vielleicht das falsche Wort dafür. Ja, gesagt, du hast halt so ein Handheld-Tablet-Gedädel halt. Also ich finde, das ist schon naheliegend, dass man das so macht. Naheliegend auf jeden Fall zum Beispiel also bei der PlayStation 4, wo du halt keinen normalen Controller, keinen Bildschirm oder sowas hast. Ja, muss man abwarten. Wie gesagt, ich bin auch skeptisch zumindest bei der, was die Ergonomie und so angeht, aber klar, ich habe es auch noch nicht getestet. Ich müsste es einfach mal selbst anspielen. Sobald er erhältlich ist, werde ich wahrscheinlich auch mal Hand anlegen, einfach mal schauen, wie fühlt er sich denn an. Bis dato, klar, Skepsis überwiegt bei mir auch. Ich bin, wie gesagt, ein bisschen unglücklich über diese ganze Sache mit den Exklusivspielen. Auch erstmal da ist natürlich erstmal abwarten und Tee trinken. Wird da jetzt überhaupt noch viel dann kommen oder ja oder nein? Einfach mal gucken. Richtig, ja. Einfach mal gucken. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir über zu Sony mit seiner Pre-TGS-Pressekonferenz, die wir jetzt gerade hatten. Definitiv auch ein paar spannende Sachen dabei. In der Hinsicht, glaube ich, geht es jetzt eigentlich nicht wirklich darum, dass irgendwie was Groß Neues angekündigt wurde, sondern hauptsächlich darum einfach, ja, wie geht Sony jetzt mit dem japanischen Markt um, wo wir alle wissen, die PlayStation 4 gerade überhaupt nicht gut dasteht. War jetzt ja gerade deswegen interessant, weil auch bislang noch eigentlich nichts für den japanischen Markt groß gesagt wurde. Der ganze Fokus des bisher, hatte man das Gefühl, zumindest lag eigentlich auf dem Westen bei der PlayStation 4 für Sony. Und jetzt hatten sich, glaube ich, viele Leute erhofft, dass zumindest auf der TGS-Pressekonferenz mal wirklich einfach auch Spiele und Incentives eben für den japanischen Markt präsentiert werden und ja, ob das wirklich gelungen ist oder nicht, da werden wir vielleicht nachher im Fazit dann zu kommen. Grundlegend erstmal vorweg, es gab ja dann doch so einiges, was man irgendwie gehört hat und vor allem, glaube ich, gibt es jetzt die ersten Gerüchte, die tatsächlich dann auf das noch etwas wesentlich Größeres hindeuten könnten, wenn es der Fall wäre. Ja, würde ich sagen, steigen wir einfach mal ein mit vielleicht dem größten Ding, Persona 5. Dem größten bestätigten Ding quasi. Ja. Persona 5. Ich habe ja, weiß nicht, ob ich es im Podcast schon mal gesagt habe, aber ich habe mir ja schon nach der Ankündigung von Persona 5 eigentlich gewünscht, die hätten das für die PS4 angekündigt, weil Persona momentan in Japan eine riesige Fanbase aufgebaut hat, weil es einfach eine IP ist in dem Sinne, die sowohl bei Männern als auch bei Frauen ankommt. Mhm. Und dass das PS3 exklusiv war, das hielten viele inklusive mir halt für ziemlich schlecht für Sony, weil PS3s verkaufen, das brauchen sie nicht mehr. Die PS3 ist dann mehr oder weniger. Aber sie müssen den Leuten Incentives geben, die PS4 zu kaufen. Und deswegen haben wir alle gehofft vor dieser Pressekonferenz, dass Atlus vielleicht sich doch hat dazu hinreißen lassen, eine PS4-Version zu machen, weil man natürlich auch gesehen hat, dass Atlus nicht zu Persona 5 gesagt hat, seitdem sie es angekündigt haben. Und da viele gesagt haben, vielleicht liegt das eben daran. Und anscheinend lag es natürlich da wirklich daran, weil das Spiel nämlich auch verschoben wurde. Also Persona 5 kommt jetzt für die PS3 und für die PS4, wurde aber vom Winter 2014 Release auf irgendwann 2015 verschoben. Ich nehme einfach mal an, dass der Port jetzt auch dazu geführt hat, dass das Spiel jetzt leider ein bisschen verschoben werden musste. Aber ja, ich glaube, im Endeffekt ist das für Sony und auch für Atlus meiner Meinung nach die beste Entscheidung, weil auf jeden Fall. Selbst wenn die PS4 in Japan zu dem Zeitpunkt immer noch nicht so ganz so gut dasteht, im Westen sind über 9 Millionen PS4s und Persona ist mittlerweile ein Name, der sogar ein bisschen auch im JRPG-Bereich oder auch außerhalb des JRPG-Bereichs bekannt ist, ganz einfach durch Mundpropaganda, weil an sich Persona als Teil der Shin Megami Tensei-Reihe natürlich doch ein bisschen Nische ist, aber ich glaube, Persona hat mittlerweile jeder zumindest schon mal gehört, der sich nur annähernd irgendwie mit Konsolen-RPGs beschäftigt. Und die Fanbase ist auch im Westen relativ gut groß gewachsen und auch die meisten Leute sagen, natürlich hätte ich es lieber auf der PS4, dann muss es nicht mehr auf der PS3 spielen. Ja. Und man hat auch den ersten Teaser gesehen. Man hat jetzt zum ersten Mal den Hauptcharakter gesehen, den vermeintlichen. Es spielt anscheinend diesmal in der großen Stadt und nicht mehr in einem kleinen Dorf, wie es im Vierer der Fall war. Aber ansonsten hat man hat noch kein Gameplay gesehen, kein nichts. Ob die PS4-Version letztendlich auch grafisch sehr viel besser aussehen wird, das wage ich selbst ehrlich gesagt zu bezweifeln. Ich meine, Atlus ist auch nicht jetzt für grafisch extrem gute Spiele bekannt, aber wenn sie ein Niveau erreichen, wie jetzt bei Catherine und so, wäre ich schon sehr zufrieden. Und ich denke mal, bei der PS4 kann man zumindest davon ausgehen, dass die Auflösung auf jeden Fall 1080p sein wird. Wahrscheinlich vielleicht 60 Frames per Second. Und natürlich die ganzen Vorteile, die du durch die ganzen Share-Funktionen und Remote-Play und so weiter hast, die du halt auf der PS3 nicht hast. Aber auf jeden Fall riesige Ankündigung für mich und auch für viele Fans. Ich weiß nur, als der während der Pressekonferenz gesagt hat, ja, wir wissen ja auch, es sind auch noch viele coole Spiele für die PS3-Entwicklung und eins davon kommt jetzt auch für die PS4. Und dem dachte ich schon, oh Gott, bitte lass es Persona sein. Und dann kommt das Atlas-Logo und ja. Und es war Persona. Wir waren alle aus dem Häuschen. Ja. Ja, glaube ich auch an sich definitiv die bessere Entscheidung. Ist natürlich so ein bisschen ärgerlich, dass es durch den Port irgendwie jetzt länger dauert, zumal ich irgendwie, ja, hätte man einfach von Anfang an so machen können und fertig. Hätte man ich glaube, dass natürlich in dem Sinne, das ist ja nicht, ist ja komplett Third Party, also Atlus hat ja nicht mit Sony abgesprochen, aber ich glaube, Sony ist dann wirklich auf Atlus zugegangen, hat ihnen vielleicht auch ein paar Incentives gegeben in Form von Hilfe beim Port und so weiter, die das dann sozusagen auch Atlus dann sozusagen ermöglicht hat, jetzt vielleicht auch die PS4-Version zu machen. Ich glaube nicht, dass Atlus das nicht schon früher hat auch überlegt, ob sie dann gleich auf Next Gen gehen oder nicht. Klar, aber ich meine, glaube ich, hätte man auch früher schon regeln können. Man hätte schon früher, glaube ich, sich bei Sony auch drum kümmern können, dass das Ganze für die PS4 kommt, nicht jetzt so quasi als Nachgedanke so ungefähr zu sagen, naja, es läuft gar nicht so gut, lass mal irgendwie uns noch vielleicht Persona sichern. Trotzdem natürlich an sich super auf jeden Fall, du hast definitiv recht. Also ich glaube, Persona ist auch im Westen tatsächlich doch ein relativ großes Ding. Ich glaube, das kennt mittlerweile auch jeder. Ist eins der großen JRPGs, glaube ich, die so neben den klassischen Final Fantasies und Dragon Quest halt irgendwie so ein bisschen einfach auch bekannter sind im Westen. Und ist, glaube ich, schon ein großes Ding. Von daher durchaus interessant auf jeden Fall. Das nächste Ding, ich meine, wollen wir vielleicht gleich ein bisschen so auf dieses ganze Dragon Quest hin und her eingehen. Das heißt hin und her, aber... Also, sie haben als letztes großes Reveal, haben sie eine Kooperation von Square Enix und Koei Tecmo angekündigt, nämlich Dragon Quest Heroes. Mhm. Ich dachte wirklich kurze Zeit, als sie gesagt haben, wir haben noch ein Spiel und man sieht dann... Square Enix Logo und man hört die Dragon Quest Musik, dass sie Dragon Quest 11 sich gesichert haben, was Japan zum Explodieren gebracht hätte. Werden wir gleich noch drauf eingehen. Aber es war jetzt letztendlich erstmal nur Dragon Quest Heroes. Es handelt sich, ich dachte zuerst, es sieht aus wie Dragon Quest Warriors, also eine Kooperation aus Dragon Quest und eben den Warriors-Teilen, wie wir das ja auch schon bei Zelda jetzt hatten mit Hyrule Warriors. Und es sieht auch ein bisschen so aus, also man hat schon gesehen, Charaktere aus dem Dragon Quest-Universum, die halt gegen riesige Armeen von Schleim und was weiß ich was kämpfen. Auch größere Gegner waren dabei, riesige Oger, und deswegen haben sie auch gleich gesagt, sie haben dann im Twitter gesagt, es ist kein klassischer Warriors-Titel, sondern es ist eher so eine Art Mischung aus Warriors und klassischen Hunting-Games, so wie Monster Hunter, also es soll auch riesige Monster geben, die man dann eben anders bekämpfen muss als die kleineren, und dementsprechend soll das so ein Hybrid sein. Sie haben auch gesagt, es ist ein Action-RPG, also die Leute gehen jetzt deswegen davon aus, dass es im Gegensatz zu den Warriors-Teilen auch mehr RPG-Elemente enthalten könnte mehr Equipment, Stats, Level Up und so weiter. Mhm. Ist, glaube ich, erstmal, man muss es sich mal in Erinnerung rufen, wie was für einen großen Stellenwert Dragon Quest hat. Für Japan eine riesige Ankündigung. Warriors. In Japan, ja. Vor allem in Japan. Ich meine, ich habe auch bei Hyrule Warriors schon gesagt, Warriors ist in Japan recht erfolgreich, auch wenn es im Westen, ich glaube, die wenigsten sich vorstellen können, warum, weil die Warriors-Teile sind halt überall und jeder denkt sich, oh Gott, da kommt der neue Crap schon wieder. Aber in Japan sind die ziemlich beliebt, aber im Vergleich zu Zelda ist Dragon Quest halt mindestens 5 Nummern größer in Japan. Also ja. Zelda ist vor allem im Westen groß, nicht so groß in Japan. Warriors-Fans sind auch eher auf Sony-Konsolen als auf Nintendo-Konsolen. Die Hyrule Warriors-Verkaufszahlen waren okay, aber nicht berauschend. Ich glaube, Dragon Quest Heroes wird sich verdammt gut verkaufen. Potenziell auf jeden Fall. Ja. Und es ist, hat Sony auch so deutlich gemacht, wie glücklich darüber sind, dass nach 10 Jahren Dragon Quest zum ersten Mal auch wieder auf einer PlayStation-Konsole ist. Also egal ob Main-Titel oder Spin-Off, aber seit 10 Jahren war Dragon Quest nicht mehr auf der PlayStation, nachdem es zur PS1-Zeit von Nintendo zu Sony gewechselt hat. Es gibt jetzt halt Leute, die sagen, naja, vielleicht ist das wirklich nur so der Anfang von noch mehr. Nämlich, wir alle wissen, ich habe ja Dragon Quest 11 schon genannt, wir alle wissen, Dragon Quest 11 ist in Entwicklung. Das hat Hori, also der Produzent der Dragon Quest-Reihe, schon mehrmals bestätigt. Ja. Er hat noch keine Konsole genannt. Also alles, was wir dazu wissen, ist, es wird nicht für Handys kommen. Das war so die erste Befürchtung von allen, weil es um Square Enix ging. Das ist auf jeden Fall nicht der Fall. Ja. Und er hat verlauten lassen, er hätte gerne mal wieder ein Dragon Quest auf einer Home-Konsole. Er hätte gerne. Das lässt natürlich wieder viele Optionen oder einige Optionen offen. Ich glaube immer noch, dass der 3DS die offensichtlichste Variante ist. Ganz einfach deswegen, weil Dragon Quest traditionell immer auf der Konsole erscheint, die größte Verbreitung hat. Das ist nun mal der 3DS. Ja, es wäre ein Risiko, so auf jeden Fall zum Beispiel auf die PS4. Genau, vor allem mit dem Home-Konsolemarkt, den man in Japan momentan hat. Für die Wii U gilt das Gleiche. Ja. Aber wenn Hori sich ein bisschen von diesen, sag ich mal, von diesen Traditionen lockern ließe und vielleicht auch Multiplattform in Betracht ziehen könnte oder sollte, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass eine PS4, eine PS3-Version, vielleicht sogar noch ein Port für die Wii U, man weiß es nicht, möglich ist. Und ja. Es würde in dem Sinne Sinn machen, zumindest dann schon mal einen Teil der Dragon Quest Fanbase zumindest auf die PS4 zu holen, wenn man denn wirklich vorhat, dann auch eine PS4-Version von Dragon Quest 11 dann zu veröffentlichen. Absolut. Und Square Enix führt ein bisschen so eine Gleichstrategie bei Final Fantasy, weil es gab jetzt auf der PAX ein Interview mit dem Produzenten von Type-Zero HD, wo er auch klipp und klar gesagt hat, wir bringen Type-Zero HD deswegen für die Next-Gen und nicht für die Last-Gen, also PS3 und 360, weil wir die Fanbase von auf die PS4 holen wollen für Final Fantasy 15. Dementsprechend, die Gerüchteküche brodelt, das ist, wie gesagt, so dieser Dragon Quest 11 ist so dieser große, sag ich mal, dieser große Mammut, der noch schläft und wir alle wissen, dass er existiert und wir warten nur noch drauf, dass er irgendwann aufwacht, weil Dragon Quest, der letzte große Main-Teil war 19, ist MMO, ist schon ein bisschen länger her und ich glaube, die Japaner lechzen auch nach einem neuen Main-Teil und das könnte ein riesiger Game-Changer werden, egal für welche Konsole es kommt. Also wenn es für die PS4 kommt, würde ich sagen, ist die PS4 damit gerettet. Wenn es für die Wii U kommt, könnte die Wii U in Japan nochmal gerettet werden. Wenn es für den 3DS kommt, ist es das, was alle erwarten. Und der 3DS ist eh unschlagbar im Handheld-Bereich und deswegen bin ich sehr gespannt, ob diese Ankündigung noch irgendwelche Repercussions haben wird. Also das finde ich sehr, sehr spannend. Ja, definitiv. Also ich meine, ich glaube, das Ganze ist natürlich auch einfach nur hochgekommen, weil es tatsächlich eben so viele kleine Andeutungen und es gibt jetzt eben wieder einen Dragon Quest auf einer Sony-Konsole und so weiter und so fort. Also es geht schon tatsächlich irgendwie so alles, könnte in diese Richtung deuten, muss es aber auch überhaupt gar nicht. Wie schon gesagt, das 3DS ist auf jeden Fall die sinnvollste Variante eigentlich und es kann gut sein, dass sie die einfach nehmen. Aber wäre schon spektakulär, wenn das passieren würde. Ich meine, es ist noch nicht angekündigt. Es gibt, wie gesagt, so ein paar kleine Hints irgendwie sowas. Das kann ja auch alles einfach nur genau das sein, zufällige Hints. Aber wenn das vielleicht doch irgendwie so ist, dass das Ganze für die PS4 kommt, glaube ich, auch, dass es dann zumindest in Japan auf jeden Fall definitiv ein Gamechanger wäre und gerettet wäre. Ich meine, für den Westen hat es natürlich keinerlei Auswirkungen, aber im Westen muss man sich um die PS4 auch keine Sorgen machen. Da steht sie ja sehr gut da. Es gibt ja sogar Stimmen, die sagen, wenn die PS4 verkauft sich ohne Spiele so gut. Was passiert denn erst, wenn die Spiele kommen? Ja, gut, ich meine, haben wahrscheinlich schon alle einen, weil sie hat sie ja schon vorher so gut verkauft. Ja, keine Ahnung. Bleibt auf jeden Fall spannend, definitiv, in der Hinsicht. Und ich glaube, das ist dann aber leider auch so fast so, dass eigentlich die einzigen beiden großen News, die so für Japan waren. Ich meine, es waren noch einige kleinere Spiele. Ich weiß nicht, ob du da noch kurz irgendwas sagen willst. Ich meine, ich kann ja zumindest mal so ein bisschen kurz drauf eingehen. Sie haben die Skyrim 5 auf jeden Fall angekündigt, exklusiv für die PS4. Mhm. Compilehout hat ein paar Sachen gezeigt. Eins davon war auch schon bekannt. Aber auch noch eine Fortsetzung von Fairy Fencer F, was jetzt demnächst auch für die PS3 im Westen erscheint. Das ist ein bisschen überraschend, oder was überraschend, eigentlich eine ganz gute Nachricht, dass zumindest die ganz, ganz kleinen Nischenfirmen in Japan zumindest schon den Sprung zur Next Gen komplett vollführt haben, was in Japan ja bekanntlich ein bisschen länger dauert und auch bei den anderen Neuankündigungen für die PS4 muss man auch sagen, da sieht man das auch noch. Weil was wurde zum Beispiel neu angekündigt? Die PS4 kriegt die erweiterte Version von God Eater 2, was vorher PSP und Vita exklusiv war. Sie kriegen ein neues Ys, was anscheinend auf der gleichen Engine basiert wie auch der letzte Ys-Teil für die Vita. Die zwei Spiele zum Beispiel kriegen sie jetzt und bei den zwei Spielen, zumindest habe ich das Gefühl, sieht man ganz gut, dass das zunächst mal als Vita-exklusive Spiele geplant waren und jetzt noch für die PS4 geportet wurden. Das gleiche übrigens mit Senran Kagura The Steel Versus, habe ich jetzt ganz vergessen. Auch das da ist der Vorgänger komplett Vita-exklusiv gewesen. Ja. Und das macht für die Entwickler Sinn, weil natürlich die Vita, obwohl sie in Japan jetzt mittlerweile auch einigermaßen okay läuft, noch immer noch ein bisschen struggelt. Und dass dadurch, dass sie natürlich dann noch eine PS4-Version nochmal drauflegen, dann zum einen, dass es gut für Sony ist, weil das Wichtigste ist, die PS3 ist nicht mehr drin. Es sind zumindest zwei aktuelle von ihnen supportete Konsolen. Ja. Und gibt zumindest auch ein bisschen was für den japanischen Markt. Weil Ys zum Beispiel seit, also erstmal zu Ys selbst, ich habe mich super gefreut, als ich den Trailer gesehen habe. Es ist anscheinend komplett ein neuer Ys-Titel zu sein. Wieder mit Springen. Das haben wir mit Party-System, aber wieder mit dem guten alten bekannten Springen. Das Soundteam ist natürlich immer noch da. Aber man hat schon gesehen, es sieht auf jeden Fall nicht aus wie ein PS4-Spiel. Es sieht schon eher aus wie ein verbessertes Vita-Spiel. Ja, na gut, es geht ja auch fast nicht anders, ja. Das bedeutet, was native PS4-Spiel angeht, da ist Japan anscheinend immer noch ein bisschen dahinter. Aber sie haben schon die richtigen Schritte eingeleitet, glaube ich. Vor allem auch noch so eine Ankündigung, die vielleicht für die meisten Westen, den meisten Westen nichts sagen wird, nämlich, dass demnächst auch Toho spiele. Toho ist eine sehr bekannte und sehr beliebte Doujin Shoot'em-up-Reihe in Japan, die vor allem die bisher immer nur auf dem PC war und sich der Entwickler, das ist ein einziger, sich eigentlich immer bisher geweigert hat, das für Konsolen zu porten, der macht das jetzt anscheinend und das für Sony, was auch für Japan auf jeden Fall ein großes Ding ist, im Westen wird das niemand interessieren. Nee. Aber damit machen sie zumindest schon mal einen richtigen Schritt im Sinne von, zumindest ist da irgendwas, weil bisher muss man einfach sagen, da ist wirklich gar nichts. Das nächste, was jetzt groß kommt, da will ich noch kurz vielleicht drauf eingehen, ist halt Bloodborne. Ja. Da haben sie nämlich einen Release-Termin angekündigt und das wird schon am 5. Februar in Japan erscheinen. Was selbst für mich, wo ich selbst das Gefühl habe, ist ein bisschen früh, auch wenn sie schon die ganze Zeit gesagt haben, Q1 2015, aber so wirklich habe ich dann doch nicht dran geglaubt. Ja. Aber 5. Februar 2015 klingt extrem cool, vor allem weil Dark Souls 2 damals zeitgleich, eigentlich. Weltweit gleichzeitig rauskommen. Ich weiß nicht, wie es bei Bloodborne ist, weil diesmal ist ja Sony selbst, die es lokalisieren und nicht Bandai Namco. Einmal abwarten, aber so viel länger kann ich es mir nicht vorstellen. Ich kann mir nur vorstellen, dass sie es auf jeden Fall nicht im Februar rausbringen, weil im Februar kommt Order und Sony will sich wahrscheinlich nicht selbst Konkurrenz in den Februar reinschieben. In Japan ist das egal, weil in Japan interessiert Order wahrscheinlich eh fast niemanden. Das stimmt, ja. Aber ich kann mir vorstellen, dass sie für Europa vielleicht das in den März oder in den April schieben, um einfach Order keine Konkurrenz zu machen. Aber auf jeden Fall könnte ich mir vorstellen, dass im Westen jetzt auch schon im Frühjahr erscheint. Ja, definitiv, kann ich mir auch gut vorstellen. Das ist tatsächlich auch nochmal eine Sache. Ich meine, klar, das ist jetzt quasi das nächste große Ding, was jetzt auf der Liste steht. Danach kommen auch eher nur noch kleinere Sachen. Aber klar, Bloodborne ist, glaube ich, auch selbst in Japan, was heißt selbst, aber es ist auf jeden Fall in Japan auch nicht gerade eine kleine Sache. Und vor allem halt wirklich, weil es eben jetzt auch dann Implikationen für den internationalen Release gibt, bin ich da auch mal sehr gespannt drauf. Ich weiß aber ehrlich gesagt gar nicht, ich meine, ich weiß irgendwie, dass das Dark Souls und Demon's Souls auch nicht gerade klein waren in Japan, aber ich weiß auch gar nicht, wie groß die letztendlich waren. Hast du da irgendwie wirklich was zum Kopf irgendwie Zahlen oder sowas? Ich könnte es nämlich gar nicht benennen, wie groß das Ganze war. Es ist auf jeden Fall natürlich, es kommt natürlich nicht an diese ganz großen Spiele heran, wie jetzt zum Beispiel. Das ist klar. Also es ist kein AAA-Titel in Japan, ist auch klar, ja. Aber ich glaube so 200.000 in der ersten Woche, ich bin mir nicht ganz sicher. Es könnte auch ein bisschen weniger sein. Es ist nicht berauschend, das ist okay. Ich sehe gerade 255.000 in der ersten Woche für Dark Souls 2, das ist schon okay. Ich wollte sagen, das ist schon ziemlich ordentlich, finde ich. Für ein PS3-Spiel. Es ist selbst in Japan, ich sage mal, ein bisschen Nische. Aber auf jeden Fall definitiv ein Spiel, mit dem du auf jeden Fall auch ein paar Hardcore-Spiele in Japan dann auch eben an die Konsole kriegst. Und es war zumindest gleich nach der Ankündigung auf jeden Fall schon mal Nummer 1 auf Amazon Japan bei den Vorbesteller-Charts. Einfach mal schauen, wie sie das jetzt entwickeln. Aber es ist auf jeden Fall der erste wirklich richtige japanische Titel. Ich meine, bisher gibt's halt fast gar nichts. Und auch Sony Computer Entertainment Japan, muss man da auch dazu sagen, hat jetzt selbst jetzt noch relativ wenig außerdem angekündigt. Sie haben gesagt, es ist ein neues Mina no Golfu, also Everybody's Golf in der Mache. Mhm. Aber ansonsten kam jetzt auch von Seite von Japan Studios relativ wenig. Wir wissen, dass anscheinend Last Gun immer noch irgendwie in der Mache ist, aber ist halt, ja gut, aber das ist auch so eine Geschichte. Aber einfach mal abwarten. Ich hoffe einfach mal, dass zumindest, wenn jetzt nächstes Jahr Spiele rauskommen wie Bloodborne, Das neue East, this guy, ja, also diese kleineren Titel, Senran Kagura, Toho und dann Persona 5, dass eben diese Spiele zumindest dafür sorgen, dass die PS4 dann über das erste halbe Jahr zumindest rüberkommt und auch ein bisschen Momentum in Japan aufnimmt, dann einfach mal schauen. Die TGS ist ja wie gesagt auch noch gar nicht vorbei, die großen Thirds werden wahrscheinlich noch selbst Ankündigungen außerhalb von Sony haben. Weil letztendlich ist es auch immer noch das Gleiche, wo ist Final Fantasy 15 gewesen. Es war natürlich wieder nicht da. Ich weiß noch nicht, ob es auf der TGS sein wird. Um Eltern ist mir das auch gerade ein bisschen egal, weil Persona 5 mir jetzt fast ein bisschen wichtiger ist. Das sagt ja auch schon einiges. Ich meine, ich kann mich nicht auf ein Spiel freuen, wo ich dann momentan mittlerweile sogar dann zweifle, ob es überhaupt existiert. Du musst das überhaupt nicht rechtfertigen. Ich finde das völlig nachvollziehbar. Ist trotzdem ein bisschen spektakulär, aber ich finde es auch völlig nachvollziehbar. Natürlich, Persona 5 ist halt ein reales Spiel, von dem man weiß, dass es demnächst kommt. Also es ist halt, ist nicht dieses große Fragezeichen, das so im Raum steht. Ja, aber ansonsten, ich würde sagen, wenn wir jetzt schon so beim Fazit so ein bisschen sind, ich weiß, dass die Presse... Naja, so weit würde ich, glaube ich, noch gar nicht gehen. Ich würde vielleicht noch ein bisschen auf die westlichen Titel eingehen, die wir jetzt bislang komplett ignoriert haben. Ich meine, sie haben zumindest ein bisschen westliche Titel gezeigt, nichts Neues auf jeden Fall, war aber auch nicht zu erwarten. Ich bin damit ein bisschen genervt, weil ich gesagt, langweilig. Ja gut, du kanntest die halt natürlich alle. Ich glaube, man ist in Japan tatsächlich davon ausgegangen, dass irgendwie E3 und gerade auch Gamescom nicht so wahnsinnig intensiv verfolgt wird von den meisten japanischen Spielern. Zumal ja sowieso diese großen AAA-Titel eben für PS4 zum Beispiel eh nicht so relevant sind, weil einfach die PS4 derzeit noch nicht so groß ist und das selten wirklich Sachen sind, die dann auch gleich Konsolen verkaufen. Trotzdem gab es auf jeden Fall einige große Titel, die sie eben auch gezeigt haben und die man sich eben auch angucken konnte mit Trailern und sowas. Da war wie gesagt nichts Neues dabei, das waren alles Dinge, die wir schon kannten. Trotzdem glaube ich, ist es durchaus relevant zu erwähnen, dass auch diese Titel, glaube ich, gar nicht so unwichtig sein könnten in Japan. Sachen wie zum Beispiel The Witcher oder so ein Kram. Ist immer schwer einzuschätzen, was jetzt in Japan wirklich gut funktioniert. Verrückterweise, wir haben ja schon mal drüber geredet, ist ja GTA 5 zum Beispiel damals mega aufgegangen in Japan und war super erfolgreich. Das heißt, es gibt durchaus auch Leute, die eben an westlichen AAA-Titeln interessiert sind. Das war auch einigermaßen erfolgreich. In letzter Zeit gab es einige Spiele, die einigermaßen aus dem Westen erfolgreich waren und das eben nicht auf einem Niveau, wo man sagen würde, na gut, es ist dann halt eben so eine kleine Hardcore-Nische, die es in Japan gibt, sondern durchaus auch Mainstream erfolgreich, kann man sagen, bei GTA 5 definitiv. Ja, definitiv. GTA 5 hat sich fast 800.000 Mal verkauft, was halt extrem viel ist für japanische, sehr viel japanische Verhältnisse. Ja. Von daher, glaube ich, ist es, glaube ich, durchaus doch interessant, auch wie jetzt eben die Japaner mit den westlichen Spielen umgehen. Wie gesagt, es ist halt super schwer zu schätzen, weil es da keine Kontinuität gibt, irgendwie sowas. Das heißt, da müssen wir erstmal abwarten, aber so grundlegend, glaube ich, waren da doch ein paar Titel auch dabei und ich glaube auch, dass Sony da nicht umsonst den Fokus auch drauf gelegt hat und ein paar Trailer gezeigt hat. Ich kann mir zum Beispiel vorstellen, dass Witcher tatsächlich ganz gut einigermaßen ankommen kann. Schwer Weiß zu sagen. Weiß ich nicht. Echt, meinst du? Also ich habe immer das Gefühl, dass gerade so ein Spiel funktionieren könnte in Japan, einfach von allem drum und dran. Auch vom Stil her habe ich das Gefühl, so ein bisschen. Natürlich schwierig, weil ich nicht glaube, dass die ersten beiden in irgendeiner Form relevant waren in Japan. Also ich muss ehrlich sagen, das ist wirklich so eine Sache, die echt ein bisschen schwer ist zu verfolgen, weil man einfach da einfach nicht die japanische Perspektive sollte. Ich sehe ja auch nur ein bisschen von außen rein, selbst als jemand, der sich viel damit beschäftigt. Aber ich weiß jetzt, ich habe auch gar keine Zahlen jetzt im Kopf zu anderen klassischer westlicher Fantasy-RPGs in Japan. Ja, das ist das große Problem. Also mir fehlt es eben auch. Es ist jetzt nur eine reine Einschätzung basierend auf dem Spielern. Aber spontan und ich glaube ich nicht, dass sowas wie Witcher jetzt riesig erfolgreich sein kann in Japan. Ich meine, wir wissen, dass es Berserk gibt, aber wir wissen auch, dass Berserk auch in Japan nicht, also es ist schon groß, aber es ist schon auch eher ein bisschen Nische, auch im Manga-Markt ist dort drüben. Ja. Von daher weiß ich es wirklich nicht. Es war auch wirklich einfach nur so eine Bauchsache. Ich kann das auch überhaupt nicht sagen. Kann auch sein, dass ich mich damit völlig irre irgendwie sowas. Deswegen, das ist ganz schwierig, aber deswegen wollte ich auch die westlichen Titel nochmal ansprechen, weil die. Ja, ich weiß nicht. Ich meine, Watch Dogs habe ich schon ein bisschen dann verstanden, warum es funktioniert, weil es anscheinend auch so ein bisschen als GTA-Klon auch vermarktet wurde und da GTA so gut funktioniert hat, macht es dann auch Sinn, dass Watch Dogs einigermaßen funktioniert hat. Ja. Muss aber mal schauen. Bei den anderen Sachen, ich meine, Destiny hatte sogar bei Amazon Japan sogar ganz gute hatte ganz gute Vorbestellerzahlen. Aber bei First Person Shooter wissen wir auch, das ist ein Genre, was traditionell in Japan nicht ganz so gut funktioniert. Ja. Oder, das ist alles sehr schwer zu sagen. Also generell das ganze Shooter-Genre ist in Japan recht schwer festzumachen, finde ich. Ist es definitiv, ja. Also ist es ist, ich muss nur dazu sagen, ich fand es extrem komisch, den Witcher-Trailer auf Japanisch zu sehen. Ja, das stimmt allerdings. Das hast du mir ja schon gesagt. Ich habe du hast die Pressekonferenz auch live geguckt, das habe ich ja gar nicht gemacht. Ich habe es mir dann im Nachhinein geguckt, aber du hast ja schon gleich gesagt, dass du die Synchronisation ganz, ganz merkwürdig fandest. Ich meine, ich fand nicht die Synchronisation in dem Sinne komisch, die war schon okay, aber also, das ja, passt einfach halt nicht zusammen. Das ist halt so, ja. Ich habe halt gedacht, okay, wenn ich jetzt Anime-Grafik hätte, dann würde ich sagen, oh cool, das ist so ein Berserk-Anime-Spiel. Aber so war das irgendwie gerade super strange. ja, kann ich durchaus nachvollziehen. Ich glaube, da würde es mir, ging es mir auf jeden Fall ähnlich. Letztendlich habe ich mich da auch so ein bisschen, ich wusste schon, worauf ich achten muss, deswegen hat es mich, glaube ich, nicht ganz so überrascht, vielleicht auch wie dich, weil es für mich eher so war, ich wusste halt schon, dass es irgendwie vielleicht wahrscheinlich mir merkwürdig vorkommt. Und das war auch der Fall, aber es war, glaube ich, nicht ganz so, dass ich es einfach höre und im ersten Moment gleich denke, so, oh Gott, was passiert hier? Vor allem, weil das auch in Trailern selten der Fall ist. Meist, wenn westliche Spiele angeworben werden, dann läuft ein Trailer trotzdem das Englische und halt Untertitel dazu. Ja. Dementsprechend bin ich dann vielleicht auch ein bisschen auf dem falschen Fuß einfach erwischt worden. Vielleicht. Ich meine, ich habe eigentlich auch schon Szenen von Last of Us auf Japanisch gesehen. Also das habe ich schon gesehen. Das klingt auch komisch für mich, aber echt? Ich finde Szenen von, Last of Us ist natürlich so eine Sache, das Spiel habe ich nicht gespielt. Das heißt, da habe ich vielleicht natürlich auch eine andere Beziehung zu, aber ich muss sagen, Last of Us hat für mich echt ganz gut funktioniert. Ich hatte ein bisschen Angst, dass Ellie nicht funktionieren könnte. Einfach ne, vom Klang her und allem. Und ich fand gerade, das hat sehr gut funktioniert. Ich fand Joel eigentlich auch ganz gut. Ja, es funktioniert auch gut, aber es ist, glaube ich, das gleiche Problem, was ich mit der englischen Synchronisation von Persona habe. Sie ist qualitativ mit die beste Synchro oder eine der besten Synchros, die ich je gesehen habe in einem japanischen Spiel. Aber das Problem ist halt, dass das spielt halt in einem japanischen Dorf und ich krieg dieses, also ich kann da dieses Suspense, also ich kann das einfach nicht drüber hinwegsehen. Also das bricht bei mir komplett die Immersion, das ist halt bei Lars was genauso. Das ist halt, das spielt halt in Amerika, die haben halt Englisch zu sprechen. Ja, stimmt schon. Ja, das mag schon sein. Dann können wir wahrscheinlich jetzt wirklich zum Fazit kommen. Ja, vielleicht noch ganz kurz, wenn wir jetzt noch das Ganze erwähnt haben. Was noch ganz interessant war, dass sich zum ersten Mal Guillermo del Toro zu Silent Hills geäußert hat. Stimmt, ja gut, ja, das kann man wahrscheinlich auch nochmal kurz erwähnen. Hat sich in der Videobotschaft dazu geäußert, dass er eben irgendwie mit Kojima in seinem Haus gegessen hat, dass man sich dann über Storytelling und Medien und so weiter unterhalten also hat. Also quasi so über wie das entstanden ist, das Ganze. Genau, so ein bisschen, und dass man dann halt eben Gemeinsamkeiten gesehen hat. Del Toro ist anscheinend ein Fan von Kojimas Werken und hat auch gemeint, dass er sein Storytelling ganz toll findet und da hat man dann irgendwie sich zusammengesetzt und hat eben die Gelegenheit gesehen, dann doch was zusammen zu probieren. Man hat sich dann in Tokio getroffen, hat dann über Konzepte und so geredet und hat dann mittlerweile ein ganz gutes Gefühl, dass das sehr gut funktionieren kann, dass beide so ihre Expertise mit reinbringen und sozusagen das Beste aus zwei Welten erschaffen. Und ich meine, wir haben noch nichts davon gesehen, aber trotzdem, ich habe jetzt schon das Gefühl, das könnte richtig groß werden. Das könnte richtig super werden, definitiv. Das Gefühl, ich meine, gut, das Gefühl haben wir, glaube ich, alle von Anfang an, dass es ziemlich super werden könnte. Ja. Aber ja, definitiv, kann ich mich nur anschließen. Klang auf jeden Fall, ich fand's auch, es klang cool auf jeden Fall. Ich fand es auch nett, dass es eben auf so einer persönlichen Ebene war, dass es nicht so was Arrangiertes war, ne? Also ich meine, hätte man wahrscheinlich nicht so hingekriegt auf die Form, aber einfach das ist interessant zu sehen, dass die beiden dann einfach privaten Kontakt haben, völlig unabhängig von der ganzen Geschichte und dass dadurch quasi sich einfach natürlich was ergibt. Das macht einem ja auch mal so ein bisschen Hoffnung und Mut, weil so große Namen, das ist ja auch immer so eine Sache, das kann ja gut funktionieren, man kann sich aber auch sehr drauf verlassen und wenn die Leute einfach nur quasi für das Projekt gekauft wurden, in Anführungsstrichen, dann funktioniert das manchmal auch nicht so in der Form, oder es bleibt zumindest in Erwartungen, hinter den Erwartungen zurück, weil natürlich haben jetzt alle, weil es Guillermo del Toro und Kojima sind natürlich super Erwartungen an dieses Spiel, ne? Das muss natürlich auch delivern, aber weil sie es eben so natürlich ergeben, habe ich Gefühl, kann es tatsächlich einfach auch was sehr Gutes werden, weil es anscheinend einfach, ne, es ist dann einfach eine persönliche Beziehung der beiden dazu. Fand ich auch, das klang tatsächlich schon ziemlich cool eigentlich, muss ich auch sagen. Willst du eigentlich was zu Resident Evil Revelations 2 sagen? Weiß ich nicht, nö, nicht unbedingt. Ich meine, also ich habe den ersten Teil ja nicht gespielt. Ja, es wurde auch angekündigt, das stimmt. Ich habe den ersten Teil ja nicht gespielt, der für den 3DS damals kam. Ich weiß nicht, ob ich da so viel zu sagen kann tatsächlich. Ich meine, weiß nicht, hast du da noch irgendwas zu? Ich meine, man hat ja nur keine Gameplay-Szenen gesehen. Man hat nur, der Teaser wurde auf jeden Fall damit eingeläutet, dass das klassisch Resident Evil sich diese Tür aufgeht. Und Revelations war schon auf dem 3DS etwas, wo viele gesagt haben, das ist schon ein bisschen mehr Back to the Roots als die letzten Main-Teile. Und wenn sie das jetzt mit 2 konsequent weiterführen, was Sinn machen würde, dann halte ich das schon für einen Test von Capcom, weil die auch nach 6 schon zumindest verlauten haben lassen, vielleicht sollten wir doch back to the roots gehen. Das haben sie sogar öffentlich gesagt. Und mehr ist dann, als sie gesagt haben, neuer Biohazard-Titel, dachte ich eigentlich, okay, jetzt kündigen sie Resident Evil 7 an. Ja, das hatte ich auch kurz gedacht. Was sie nicht tun oder was nicht getan haben. Jetzt ist erstmal Revelations 2, erscheint für alle Next-Gen-Konsolen, PC und die Last-Gen-Konsolen. Ich könnte mir vorstellen, dass das ein Test wirklich dafür ist, wie gut der traditionelle Approach sozusagen funktionieren kann. Ich meine, der wird auf jeden Fall funktionieren. Warum soll das nicht funktionieren? Alle wollen wieder ein mehr traditionelles Spiel. Muss natürlich funktionieren. Ist halt die Frage. Die Leute, die halt vielleicht nicht mit den alten, ganz alten Resident Evil-Teilen aufgewachsen sind, die vielleicht mit 5 oder 6 angefangen haben, was ja auch durchaus möglich ist. Ja. Und 6 war ja von den Verkaufszahlen ja auch durchaus erfolgreich. So ist ja nicht. Ich meine, wir reden ja auch immer als Fans und als Fans über die neuen Resident Evil und natürlich auch die Presse redet darüber. Die kennen halt die alten Spiele auch. Ich glaube, verkaufstechnisch war es keine Enttäuschung, es war eher wertungstechnisch und von der Rezeption der Main-Fanbase eine Enttäuschung. 6. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Zu Recht auch. Also ich meine, da haben wir ja schon lang genug drüber geredet, aber ja. Ansonsten, weiß ich auch nicht. Wie gesagt, das ist irgendwie schwer zu sagen. Also grundlegend, ich habe halt den ersten Teil nicht gespielt, was mich ein bisschen ärgert, nämlich, weil es kommt ja auch für den PC zum Beispiel und ich wäre natürlich grundlegend schon interessiert. Ich glaube, der 1er ist jetzt auch geportet worden noch für den PC. Echt? Ach stimmt, das habe ich, glaube ich, auch irgendwann mal gesehen auf Steam. Also ich meine, je nachdem, wie das Spiel wird, glaube ich, würde ich mir den 1er dann wahrscheinlich auch nochmal antun, weil ich keinen Bock hätte, einfach so mitten reinzuspringen. Ja, es soll ja kein direktes Sequel sein, weil Revelations, da war ja auch, ich glaube, Jill war da eine Hauptrolle. Und ja, Revelation 2 soll komplett neue Charaktere haben. Echt? Okay, ja gut, dann, das ist ja schon mal dann ein bisschen was, da ist man ja wieder ein bisschen losgelöster dann quasi. An sich, glaube ich, war das der einzige Weg und ich gehe eh davon aus, dass sie ein bisschen mehr in Richtung Roots gehen würden. Und vielleicht ist es tatsächlich ein Test, dann wäre es natürlich echt ganz interessant zu sehen, wie das dann auch bei den Fans ankommt, aber ich glaube, es kann nur gut werden. Revelations war ja an sich auch, lief ja auch gut. Also, soweit ich es mitgekriegt habe, ist das durchaus gut angenommen worden von den Fans und hat sich auch echt ganz gut verkauft. Das war auf jeden Fall eines der hübschesten Spiele auf dem 3DS. Bis richtig, heute. Genau, und war eins dieser Spiele, wo alle gesagt haben, also dafür lohnt es sich dann quasi den 3DS zu besitzen, weil es ein gutes Spiel war, das auch noch gut aussah, tatsächlich auf dem 3DS ein bisschen gezeigt. Ich glaube nur, dass der Rechner analogstick gefedert war. Ein bisschen halt, ne? Gamebreaker. Ja, richtig. Dann kommen wir jetzt zum Fazit. Grundlegend muss ich sagen, es ist schwer einzuschätzen für mich, weil ich nicht weiß, wie es in den westlichen Spielen läuft. Ich hätte noch ein paar mehr japanische Spiele erwartet. Falls tatsächlich so sein sollte, dass das Ganze eben mit Dragon Quest noch kommt, glaube ich, dann hat sich Sony wahrscheinlich doch ein Stück weit den Arsch gerettet in Japan. Ich finde aber auch, der japanische Markt ist derzeit super, super schwierig einzuschätzen. Einfach nur basierend auf der Tatsache, dass einfach auf dem japanischen Markt gerade so viel in letzter Zeit so anders läuft als früher, dass eben so viel in Richtung Mobile geht, dass letztendlich kaum noch irgendjemand, also das ist kaum noch irgendjemand, aber das ist halt, ne, der klassische Home-Konsolen-Markt völlig einschläft da gerade. Es ist tatsächlich irgendwie super schwer einzuschätzen, wie das dann da in Zukunft laufen wird und deswegen glaube ich, ist auch super schwer einzuschätzen, wie jetzt Sony sich da gerade positioniert hat, eben mit den Spielen, die sie angekündigt haben. Schlecht fand ich es auf jeden Fall nicht. Ich fand, es war eigentlich eine ganz gute Konferenz insgesamt. Ja. Jetzt mal abwarten, was vielleicht dann noch auf der TGS dann passiert. Ich gehe zwar nicht davon aus, dass sie noch irgendwas Großes aufgehoben haben oder dergleichen, dass sie es dann auf der TGS zeigen, aber ich meine, die Messe ist noch nicht. Also da kann ja durchaus doch noch ein bisschen was kommen. Zumindest, von den First zumindest auch. Zum Beispiel, ja. Also von daher, da bleibe ich definitiv nochmal gespannt. Wie hast du das empfunden? Ich meine, du hast sie auch live gesehen extra. Ja, also erstmal, was ich noch dazu sagen möchte, ist, es ist schön zu sehen, dass die Vita noch lebt, zumindest in Japan. Ja. Nachdem die Vita auf den Pressekonferenzen auf der E3 und auf der Gamescom komplett abwesend war, war ich ganz froh, eine halbe Stunde was zu Vita zu sehen. Das mal vorweg. Und ich war mittelmäßig zufrieden von der Pressekonferenz. Hätte mir auch ein bisschen mehr noch gewünscht. Vor allem viele Titel wurden erstmal auch nur angekündigt, auch ohne richtig ohne richtiges Gameplay-Material. Aber sie sind auf dem richtigen Weg. Also ich habe es ja vorhin auch schon gesagt, die PS4 läuft momentan nicht so gut und sie müssen einfach irgendwie, auch wenn anscheinend momentan das Material dazu fehlt, vor allem von vielen Firsts, die halt traditionell ein bisschen langsam sind, dass sie jetzt erstmal mit den, vielleicht jetzt ein bisschen negativ betrachtet, mit den Vita-Ports sozusagen es irgendwie drüber schaffen. Dann dazu Persona 5 ist super wichtig, mehr als super wichtig, mega wichtig. Ist momentan dauerhaft Platz 1 in den Famitsu Most Wanted Charts. Dass Bloodborne jetzt auch bald kommt, davon hoffe ich mir viel. Ich meine, Yakuza Zero ist zwar auch noch Cross-Platform, also PS4, PS3, aber es kommt auch zumindest. Das haben wir jetzt auch gar nicht erwähnt. Also es kommt auf jeden Fall, also es gibt jetzt auf jeden Fall mehr Spiele, wo ich sagen würde, okay, die sind auf jeden Fall für den japanischen Markt gecatert, die wird der Westen auch wahrscheinlich nicht interessieren in dem Sinne. Was sich auch in den ganzen Reaktionen, die ich jetzt auch über NeoGAF und anderen Foren so ein bisschen ausmacht habe, da waren die meisten ein bisschen enttäuscht. Die meisten westlichen Spieler hoffen natürlich dann japanische Titel, mit denen auch sie was anfangen können, also keine Ahnung, neues fettes JRPG, Final Fantasy, Devil May Cry und sowas. Klar, sowas wie Senran Kagura und dergleichen, das wird die wenigsten im Westen aus dem Hocker reißen, aber ist, glaube ich, erstmal für den japanischen Markt wichtig, dass es solche Titel dann gibt. Auf jeden Fall. Dementsprechend. Es war ja auch für den japanischen Markt. Ich meine, wir im Westen können uns auch nicht beschweren. Die ganzen letzten Pressekonferenzen von Sony waren halt immer nur komplett für uns. Also. Letztendlich war das ja dann auch so immer diese Debatte, wenn dann einer gesagt hat, es war irgendwie enttäuschend und den Japanern mag es gefallen haben. Und dann hat einer gemeint, naja, dann ist es doch gut. Ja, dafür war es ja auch, wie gesagt. Das war nicht für dich, Mann. Den Japanern mag es gefallen haben. Ja, die komplette E3 und Gamescom war halt einfach nur für uns. Dafür war für die Japaner da gar nichts dabei. Also in der Hinsicht glaube ich auch, dass man sich eigentlich nicht beschweren kann. Hattest du jetzt irgendwie erwartet, dass da große Sachen kommen? Irgendwie sowas wie zum Beispiel in Final Fantasy oder so? Eigentlich nicht wirklich. Also ich hätte zumindest vielleicht erwartet, dass sie zumindest Type-Zero HD vielleicht dann zeigen. Vielleicht machen sie es ja wirklich für sich selbst noch. Also so Square Enix hat ja vielleicht wirklich noch selbst was in der Hand, weil ich möchte eigentlich nicht wieder über 15 reden, aber eigentlich wäre das dann irgendwann auch mal Zeit gewesen mal wieder. Also CGS, wenn sie jetzt selbst der TGS nicht verbringen, dann ja, weiß ich auch nicht. Die meisten Sachen sind auch so eingetroffen, wie ich es erwartet habe. Also Disgaea 5 war eigentlich immer auch in meiner Liste mit drin, dass es da mit drauf ist. Ich habe auch erwartet, dass Nihon Falcom was Neues ankündigt, dass sie ein neues Ys ankündigen, umso schöner. Weil Ys zumindest gute Chance hat, in den Westen zu kommen, im Gegensatz zu Legend of the Heroes-Reihe. Weiß nicht, was ich vermisst habe. Also einfach nur, ob du überhaupt was vermisst. Das kann ja auch sein, dass es gar nicht der Fall war. Aber ich habe mich gerade noch gefragt, weil du eben auch nochmal Resident Evil erwähnt hast und so. Das könnte ja durchaus sein, dass du vielleicht auch doch ein bisschen was erwartet hast von der ganzen Sache. Nee, ich glaube eher nicht. Bis zur letzten Ankündigung war ich ein bisschen überrascht, dass Koei Tecmo kein neues Spiel angekündigt hat. Ich habe nämlich ein bisschen erwartet, dass die Dynasty Warriors 9 zeigen würden. Was sie nicht getan haben. Stattdessen kommen halt Dragon Quest Heroes, was halt komplett unerwartet war. Also das war halt, damit konnte niemand rechnen. Ich habe auch gesagt, damals schon, wenn ich mir eine Warriors-Reihe mit Square Enix forschen könnte, dann natürlich in allererster Hinsicht Final Fantasy. Würde in dem Sinne viel mehr Sinn machen. Ja. Mit Dragon Quest habe ich dann nicht gerechnet. Aber ansonsten, eigentlich meine Erwartungen wurden in der Hinsicht eigentlich erfüllt. Persona war eine Hoffnung, die hat sich erfüllt. Das Einzige, was ich vielleicht mir noch gewünscht hätte, ist noch mehr von Sony Japan selbst. Es gab ja so ein bisschen Gerüchte, dass sie ein eigenes JRPG noch in der Reihe haben, was ja immer noch sein kann. Sie haben es anscheinend aber noch nicht gezeigt. Es gibt Gerüchte, es könnte wieder ein Arc the Lad sein oder eine Wiederbelebung von Wild Arms. Man weiß es nicht. Das hätte ich mir vielleicht zumindest noch gewünscht. Aber ansonsten, ich meine, natürlich, es gab natürlich noch andere Wünsche, die man natürlich immer so im Kopf hat, aber die natürlich auch in dem Sinne ein bisschen unrealistisch waren. Es gab Leute, ja, sie eröffnen das mit Shenmue 3. Das wäre ziemlich spektakulär gewesen. Hallo, das Internet wäre explodiert. Das war alle, als der Erste gesagt hat, in dem Gerücht oder in eure Wünsche, Fred gesagt hat, ich wünsche mir, sie eröffnen es mit Shenmue 3, hat einer gemeint, ja, und Gabe Newell macht dann das Ende. Richtig. Mit Half-Life 4 exklusiv. Half-Life 4, genau. Ich wollte sagen, Half-Life 3 wird sofort geskippt, es bekommt direkt Half-Life 4 exklusiv. Da ist einfach Half-Life 3 mit dabei, das ist seit 10 Jahren fertig, aber keiner hat es hier gesehen, weil sie es nicht machen wollten. Newell drops the bomb. Steam Support auf PS4. Ja, solche Sachen. Also es war schon okay. Vielleicht hätte ich mir noch ein bisschen, vielleicht von der Quantität ein bisschen mehr noch gewünscht, aber ich denke, alles in allem war es okay. Das Persona 5 war schon mit das Wichtigste. Ich habe da auch wirklich dann einen kleinen Schrei rausgelassen, als ich das Atlas-Logo gesehen habe. Das gebe ich ganz uneingenommen zu. Ja, stimmt, das hast du mir schon berichtet. Leider war ich da nicht mit dabei. Nee, das war irgendwie ein bisschen schade, weil ich dann doch bei einigen Sachen doch ein bisschen abgegangen bin, als der Ys-Trailer angefangen hat mit den Worten, also auf Japanisch, kennt ihr Adol Christine? Da ich so, oh yes, Ys. Ja, tatsächlich. Ja, ich war einfach zu müde. Ich hatte einfach keine Lust dafür aufzustehen. Ich war auch müde, aber es hat sich gelohnt, ja, auf jeden Fall. Ich meine, es ist ja eben so ein bisschen auch eher meine Pressekonferenz. Ich meine, ich bin so ziemlich schon für einen ganz anderen Scheiß. Sonst könnte ich nicht die ganze Zeit mit drüber reden, aber man kann da noch nicht ein bisschen umhin, dass man sagen muss, naja, Gamescom und E3, da fehlt mir dann immer schon so ein großer Teil von meinen Spielen. Dann muss man halt auch immer sagen. Und dementsprechend war ich auch ein bisschen genervt, als dann der Ubisoft-Typ so lange da stand. Ich so, oh Mann. Schluss jetzt. Mehr zu meinem Kram. Ja, das stimmt schon. Ja gut, dann würde ich sagen, sind wir am Ende angekommen. Wir haben jetzt ja doch wieder eine Stunde ungefähr vollgekriegt. Das ist ja ganz zufriedenstellend auf jeden Fall. Wie immer gilt, meldet euch, falls ihr eine Meinung dazu habt. Vielleicht ist ja auch der ein oder andere JRPG-Fan unter euch. Wir wissen, dass das so ist. Vielleicht habt ihr die Pressekonferenz ja auch gesehen. Was haltet ihr vom neuen New 3DS? Geht an unsere Nintendo-Fanboys oder auch einfach nur Nintendo-Liebhaber quasi. Die das betrifft quasi. Wir sind immer wie immer interessiert an all euren Meinungen und dann hören wir uns dann demnächst ja schon wieder für die nächste richtige Folge. Wie gesagt, meldet euch da zu dem nächsten Hauptthema dieser ganzen großen Gamer-Debatte, die wir jetzt haben. Falls ihr euch auch noch vielleicht informieren wollt, in dem Sinne, falls ihr wirklich noch nichts davon mitbekommen habt, google einfach mal Gamergate, dann werdet ihr auf jeden Fall auf viele auf die richtigen, auf einiges stoßen, was man dazu irgendwie sich vereinfachen kann. Dann muss man selbst so ein bisschen gucken, wie man da zurechtkommt. Das ist... Richtig, da wird es schwierig und etwas unübersichtlich. Ja, wunderbar. Dann sind wir am Ende dieser Seite-Folge angekommen. Hat wieder eine Menge Spaß gemacht auf jeden Fall. War ein cooles Thema auf jeden Fall und musste darüber geredet werden. Deswegen ich habe wahrscheinlich sehr viel geredet diesmal. Ja, aber es war ja auch so gedacht. Das, wie gesagt, das ist ja einfach auch jetzt quasi deine Konferenz gewesen. Ich konnte halt zu den meisten japanischen Spielen nicht wahnsinnig viel sagen und interessiere mich da auch nicht so wahnsinnig für. Immerhin kann ich mittlerweile mit den meisten Namen was anfangen und habe ungefähr ein Gefühl dafür, was das überhaupt für Spiele sind. Ich mein. Du lernst auch dazu. Richtig, das ist ja ein Anfang schon mal. Okay, also, dann hoffen wir, ihr bleibt uns gewogen bis zur nächsten Folge und ja, mein Name ist Merlin. Mein Name ist Joe. Und ihr habt gerade Anker Matthäus zeitig gehört und ja, wir hoffen, ihr bleibt beim nächsten Mal auch wieder dabei, wenn es wieder ein zeitig gibt und dann die nächste Hauptfolge. Okay. Also, macht es gut. Und auf weitere 2 Jahre. Stimmt, ja, und auf weitere 2 Jahre. Auf Wiedersehen. Wiederhören.